Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag 1194. Geschäftiges Treiben herrscht auf dem Marktplatz des kleinen Ortes Jesi in der Mark Ancona. In der Mitte des Platzes hat eine Abordnung des kaiserlichen Heeres in aller Eile ein großes Zelt aufgeschlagen. Bunte Fahnen klirren auf ihren eisigen Masten. Pferde wiehern und drängen mit ihren dampfenden Leibern Menschen zur Seite, die sich allzu neugierig ihren Platz in den vordersten Reihen sichern wollen. Die fremden deutschen Ritter wirken düster und unnahbar in ihrer Rüstung. Sie tragen Panzerhemden und darüber ihre Wappenkleider mit dem staufischen Adler. Plötzlich ertönt ein Hornsignal. Raunend teilt sich die Menge. Voran schreiten stolz und mit vor Kälte geröteten Gesichtern die Zeugen der Geschichte. An die 15 Bischöfe und Kardinäle aus der Mark Ancona und aus Jesi, gefolgt von den hohen Frauen des Ortes und den Hofdamen. In ihrer Mitte die Kaiserin. Gezeichnet von den Strapazen der langen Reise aus dem Norden des Reichs, aber stolz und würdevoll, begibt sich die 40-jährige hochschwangere Kaiserin Konstanze in das Zelt. Begleitet von wenigen ihrer Hofdamen, einer Hebamme und dem Leibarzt. Sie wird hier vor aller Augen ihren Sohn gebären. Friedrich Rocher, Enkel des großen Staufers Friedrich des I. Barbarossa und zugleich Enkel des normannischen Königs Rocher des II., diesem anderen mächtigen Herrscher Europas. Nach Stunden des Wartens ist es soweit. Die Schreie der Kaiserin hallen über den Marktplatz. Sie nimmt sich nicht zurück, schreit an gegen die bösartigen Gerüchte, sie sei nur scheinschwanger, viel zu alt, um selbst zu gebären. Das Kind könnte untergeschoben sein, Sohn eines Metzgers. Dann, endlich, ganz zart, ganz klein, ist es zu vernehmen. Das winzige Schreien des Neugeborenen. Noch betäubt von dem Schmerz begibt sich die Kaiserin von ihrem Lager hinaus vor das Zelt. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Sie knöpft sich ihr blutverschmiertes Hemd auf und zeigt den Anwesenden ihre prall gefüllten Brüste. Stolz hält sie sie der Menge entgegen. Und mit herrischer Geste entreißt sie der Hebamme das Neugeborene und hält auch dieses gut sichtbar für alle über ihr Haupt. Das ist ihr Kind, Sohn der normannischen Konstanze und des staufischen Heinrich. Sie straft die bösen Gerüchte Lügen, und doch wird sie sie niemals ganz entkräften können. Ihr Sohn wird ihr eines Tages diese Legende ihres öffentlichen Auftritts danken. Zur vergöttlichten Mutter wird er sie posthum verklären und seine Geburtsstadt zu Bethlehem, des Kaisers Land und Ursprung. Der Mythos ist geboren. Konstanze übergibt ihren Sohn einer Amme, damit diese ihn säugt. 3 Monate später lässt sie ihn in der Obhut Konrads von Urslingen und dessen Frau in Foligno in Umbrien zurück. Dringende Regierungsgeschäfte rufen sie nach Apulien. Der Vater, der deutsche Kaiser Heinrich VI., wird seinen Sohn erst sehen, als dieser bereits 1 Jahr alt ist. Konstanzes Mann Heinrich hatte sie auf seinem Feldzug in den Süden in Jesi zurückgelassen. Mit einer gewaltigen Streitmacht war er im Mai 1194 von der bei Annweiler in der Südpfalz liegenden Reichsburg Trifels aus in den Süden gezogen. Die genuesisch-pisanische Flotte segelte unterdes unter staufischer Flagge und unter dem Befehl des kaiserlichen Vertrauten und Truchsesses Marquard von Annweiler gegen Messina und Sizilien. Die staufische Kriegskasse hätte nicht ausgereicht für dieses riesige Truppen- und Schiffsaufgebot. Heinrich war auf anderem Wege an die finanziellen Mittel gekommen, durch Entführung und Lösegeldforderung. Er hatte die ungeheure Dreistigkeit besessen, einen der mächtigsten und angesehensten europäischen Herrscher gefangen zu setzen, den englischen König Richard Löwenherz. Die Drohung des Papstes, den Staufer zu exkommunizieren, wirkte zwar einschüchternd, denn wer will schon ewig in der Hölle schmoren, aber nicht abschreckend genug. Richard Löwenherz war gegen Saladin zu einem Kreuzzug ins Heilige Land gezogen. Saladin, der Herrscher über Ägypten und Syrien, hatte den christlichen Kreuzfahrern gehörig das Fürchten gelehrt. Als junger Feldherr in den Diensten des Herrschers von Damaskus war er 1171 in Ägypten eingefallen, hatte dort die Macht ergriffen und die Kreuzritter vom Nil verjagt. Der kleine gedrungene Mann mit dem roten Gesicht und dem fehlenden rechten Auge war von niederer Herkunft. Aber nie wurde ein Heerführer so von seinen Soldaten verehrt wie Saladin. Bedingungslos und treu ergeben folgten sie ihm in den Kampf. Er schaffte es als einziger, die uneinigen islamischen Stämme unter seiner Herrschaft zu einen. In der Schlacht von Hattin 1187 wurde das größte Kreuzfahrerheer vernichtet, das je ins Heilige Land gezogen war. Während der christliche König und die Heerführer als Geiseln verschont wurden, verübten fanatische muslimische Sufis ein Massaker an über 200 Rittern der Templer- und Hospitaliterorden. Auf dem Schlachtfeld machten sich derweilen Hyänen und Schakale über die Leichenberge der Gefallenen her. Die ärmere Bevölkerung aus den eingenommenen Dörfern und Städten wurde versklavt. Es waren so viele, dass die Preise auf dem Sklavenmarkt in astronomische Tiefen fielen. Ein Menschenleben zählte nicht mehr als ein paar Sandalen. Saladin hatte außerdem das Wertvollste an sich gerissen, was die Christen je besessen hatten: das wahre Heilige Kreuz. Nur ein ihm ebenbürtiger Feldherr konnte es jetzt noch mit ihm aufnehmen: Richard Löwenherz. Seine Waffe besaß magische Kräfte, er trug Excalibur, das Schwert König Arthurs, so die Legende. Es war der dritte Kreuzzug, jener schicksalhafte von 1189 bis 1192, auf dem Friedrich Barbarossa, Heinrichs Vater, den Tod in den blauen Wassern des Flusses Salef gefunden hatte. Saladin war Richard 1191 im Kampf um Akkon unterlegen. Richard scheiterte aber wenig später im kalten Regen und mit demoralisiertem Heer vor Jerusalem. Bei Jaffa schließlich kam es zur entscheidenden Schlacht. Richard schlug eine überwältigende Übermacht von türkischen Streitkräften. Saladin war außer sich vor Wut und musste einsehen, dass er den taktisch überlegenen Feldherrn nicht aus Palästina würde vertreiben können. Und Richard wusste, dass er Jerusalem nicht würde erobern können. Zähneknirschend schlossen die beiden Kontrahenten einen Waffenstillstand. Für 3 Jahre erhielten Christen freien Zugang zu den heiligen Städten in Jerusalem. Mehr hatte Richard gegen Saladin nicht erreicht. Machtkämpfe seines Bruders Johann ohne Land zwangen Richard zudem zur Rückkehr nach England. Doch der Weg zurück nach England war weit. Und Richard wurde vom österreichischen Herzog Leopold V. bei seinem Durchzug durch dessen Hoheitsgebiet gefangen gesetzt. Richard hatte den Herzog während der Belagerung Akkons zutiefst gekränkt. Selbstbewusst hatte der Herzog seine Babenberger Flagge neben die Englands auf die Burgzinnen der eroberten Stadt Akkon gestellt. Eine ziemliche Anmaßung für einen Herzog, weshalb Richard die Flagge kurzerhand in den Burggraben werfen ließ. Dies sollte dem großen Löwenherz nun zum Verhängnis werden. Der rachsüchtige Herzog lieferte Richard an seinen Lehnsherrn, den Staufer Heinrich VI. Aus, und der ließ ihn auf die Burg Trifels bringen. Auch Heinrich hatte nämlich eine Rechnung mit dem Engländer zu begleichen. Richard hatte sich in die Thronstreitigkeiten in Sizilien zugunsten von Heinrichs Widersacher Tancred von Lecce eingemischt. Die Lösegeldforderungen Heinrichs waren von ungeheurem Ausmaß. 35 Tonnen Silber musste Richards Mutter, die hochbetagte Eleonore von Aquitanien, aufbringen, um ihren geliebten Sohn freizukaufen. Eleonore, einflussreich, mächtig und von unbezwingbarem Willen, verkaufte das gesamte Tafelsilber Englands, Juwelen, Schmuck, wertvolle Güter und schaffte am Ende das geforderte Lösegeld heran. Und mit ihm auch noch eine geforderte große Streitmacht für den dreisten Entführer. Heinrich jubelte. Jetzt konnte er endlich nach der Krone Siziliens greifen. Sizilien, das war damals nicht nur die Insel Sizilien, sondern umfasste ganz Unteritalien. Im Westen grenzte es an den Kirchenstaat, im Osten an das Herzogtum Spoleto. Ohne Gnade fegte der Sturm aus Schwaben über Italien. Salerno machte er dem Erdboden gleich. Die Stadtväter hatten die Gefangennahme von Heinrichs Frau Konstanze vor 4 Jahren durch Tancred von Lecce unterstützt. Tancred war ein unehelicher Enkel von Heinrichs Schwiegervater, dem Normannenkönig Rocher II., und hatte einen unschlagbaren Vorteil. Der sizilische Adel fürchtete den Staufer und wählte darum Tancred. Der Papst hatte die Wahl unterstützt und ihm zum legitimen König von Sizilien erklärt. Damit hatte er gegen die verbrieften Rechte der Normannen verstoßen, sich ihren König selbst zu wählen. Jetzt wollte Heinrich die Krone für sich und für Konstanze. Für ihn war Tancred ein Usurpator. Schließlich hatte Heinrich die 11 Jahre ältere und spröde ehemalige Nonne Konstanze aus einem einzigen Grund geheiratet. Sie war die legitime Tochter Rochers des Zweiten und damit aufgrund ihrer Abstammung und der Verfügung des letzten Normannenkönigs Wilhelm des Zweiten, ihres kinderlos verstorbenen Neffen, die wahre Erbin der Normannenkrone Siziliens. Heinrich als ihrem Gatten gebührte sie ebenfalls. Als Tancred von Lecce völlig unerwartet im Februar 1194 starb, wurde dessen kleiner Sohn, der damals knapp 7-jährige Wilhelm III., König von Sizilien. Heinrich war außer sich. Man hatte Konstanze und ihn einfach übergangen. Da der kleine Wilhelm aber noch nicht mündig war, regierte seine Mutter Sibylle einstweilen das Land. Heinrich sah seine Stunde gekommen. Als er mit seiner Streitmacht in Sizilien einfiel, flohen Mutter, Sohn Wilhelm und die kleinen Töchter hinauf ins sizilische Bergland, in das Felsennest Caltabellotta, und harrten dort ihres ungewissen Schicksals. Heinrich hingegen bezog siegesgewiss den prächtigen Normannenpalast in Palermo. Königin Sibylle gab sich geschlagen. Sie hatte nicht die geringste Chance gegen den Staufer. Heinrich zeigte sich gnädig. Er erließ eine Generalamnestie, versprach dem kleinen König Wilhelm den Titel eines Grafen von Tarent und vermachte ihm die Grafschaft Lecce. Am ersten Weihnachtsfeiertag 1194 hatte Heinrich VI. Sein Ziel erreicht. In der Kathedrale von Palermo wurde er zum König Siziliens gekrönt. Der Kindkönig Wilhelm schritt, die Krone in seinen kleinen Händen tragend, nach vorne, die Stufen hinauf zum Chor, wo der fremde staufische Herrscher saß. Er verneigte sich und legte dem mächtigen Widersacher seine Krone zu Füßen. Wilhelm verzichtete auf jeglichen Anspruch. Nur wenige Tage später sollte Heinrich VI. Seine Schreckensherrschaft auf Sizilien beginnen. Eine Verschwörung des normannischen Adels gegen die staufischen Herrscher wurde aufgedeckt. Heinrichs Hass war unbändig. Seine Strafen grausam. Das Kind Wilhelm, der letzte Spross aus der normannischen Linie, wurde brutal verstümmelt. Heinrich ließ ihn blenden und entmannen. Im Fieberwahn wurde das Kind auf einem Maulesel in seinen Kerker auf der Burg Hohenems in Vorarlberg gebracht, wo es wenige Jahre später starb. Seine Mutter Sibylle und ihre Töchter wurden ins Kloster Odilienberg im Elsass gebracht. In Palermo wurden unterdessen Blutgerüste gezimmert. Nur die wenigsten unter dem aufständischen normannischen Adel starben den schnellen, gnädigen Tod einer Enthauptung. Die meisten wurden gefoltert, ehe sie bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Sibylles Bruder Richard von Acerra wurde in Capua hingerichtet. Erst wurde er von Pferden durch die Stadt geschleift, dann kopfüber aufgehängt. Heinrichs Hofnarr trieb derbe Scherze mit dem Sterbenden. Graf Giordano, ein weiterer Anführer der aufständischen Normannen, soll erst auf einen glühenden Eisenthron gesetzt worden sein, bevor man ihm mit Nägeln eine glühende Eisenkrone in den Kopf trieb. Den gewaltigen Kronschatz der Normannen, darunter den Krönungsmantel seines Schwiegervaters Rocher des Zweiten, ließ Heinrich auf 150 Maulesel packen und in die Burg Trifels abtransportieren. Konstanze, die Normannin, sah mit Entsetzen, welch ein Ungeheuer ihr ins Ehebett gelegt worden war. Nicht einmal ihre engsten Verwandten hatte ihr Gatte vor seiner fürchterlichen Raserei verschont. Den Krönungsmantel aber, das letzte Andenken an ihren verstorbenen Vater, erbat sie sich von Heinrich für ihren Sohn Friedrich. Es ist der 17. Mai 1198. Der Dreijährige schwitzt auf dem Thron in der Kathedrale von Palermo. Weihrauchdämpfe und Rauch, der aus Hunderten von Fackeln aufsteigt, beißen in seinen Augen. Der purpurfarbene Seidenmantel, über und über mit Perlen, Emaillplättchen und Edelsteinen bestickt, lastet schwer auf seinen Schultern. Tapfer streckt er den Rücken durch, kämpft gegen das Gewicht an. 11 Kilo wiegt der Krönungsmantel seines normannischen Großvaters. Friedrichs helle, wache Augen heften sich auf einen der goldenen Löwen, der ein Kamel gerissen hat, folgen der kunstvoll geschwungenen arabischen Schrift auf dem Mantel. Er sieht zu seiner Mutter Konstanze. Sie erstarrt für einen Moment. Dies ist nicht der Blick eines Kindes, dies ist der Blick eines Herrschers. Die kaiserliche Witwe trägt Trauer. Neben der Apsis steht der gewaltige Sarkophag aus rotem Porphyr, in den sie ihren Mann Heinrich erst vor wenigen Wochen legen ließ. Ihr Herz trauert nicht. Sie hat erreicht, was sie wollte. Ihr Sohn Friedrich wird zum König von Sizilien gekrönt. Christ ist König, Christ ist Sieger, Christ ist Kaiser, rufen die Menschen. Laut dröhnen die Glocken des Doms an diesem Pfingstsonntag in Palermo. Ihr Klang hallt wieder von den Kalksteinwänden des Monte Pellegrino und übertönt die Gebetsrufe der Muezzins von den Minaretten der Moscheen. Konstanze hatte ihren Mann gehasst und mit ihm alles Deutsche, das die Macht im Königreich Sizilien an sich gerissen hatte. Seinen erst 2-jährigen Sohn Friedrich hatte Heinrich noch im Dezember 1196 von den Fürsten in Deutschland zum römisch-deutschen König wählen lassen, um damit den Anspruch auf die spätere Kaiserkrone zu sichern. Heinrichs Kreuzzugsgelübde war dabei ein politischer Schachzug. Gelänge ihm die Befreiung Jerusalems und mit ihm die Bekehrung aller Juden und Muslime zum christlichen Glauben, wäre er der Friedenskaiser. Dann endlich könnte er sein römisch-deutsches Reich für sich und seine Nachkommen mit dem Königreich Sizilien vereinen. Dem Papst war diese Vorstellung ein Grauen. Ein zu mächtiger Kaiser konnte zu einer Bedrohung für den Kirchenstaat werden. Doch das Schicksal entschied anders. Zur Krönung seines Sohnes Friedrich in Deutschland kam es nicht mehr. Heinrich VI. Lag mit seinem Heer in Messina bereit, sich ins Heilige Land einzuschiffen. Schwül und stickig war die Luft, ein pestilenzartiger Gestank machte sich vom Meer her breit, in den Sümpfen um Messina lauerte der Tod. Er machte auch vor dem mächtigen Staufer Heinrich VI. Keinen Halt. Mit nur 31 Jahren starb Heinrich am 28. September 1197 an Malaria. Zum römisch-deutschen König wurde in Deutschland nun Heinrichs jüngerer Bruder Philipp von Schwaben gewählt. Doch die Staufer hatten einen nicht bedacht, Richard Löwenherz. Der Engländer kannte das staufische Machtstreben und hatte es zur Genüge fürchten gelernt. Richards Arm war lang, und so betrieb er mit größter Vehemenz die Wahl eines Gegenkönigs, die des Welfen Otto IV., dem Sohn seiner Schwester Mathilde und Heinrichs des Löwen. Richard verstand es hervorragend, die Ängste des Papstes vor einer staufischen Umklammerung zu schüren, weshalb auch der Papst sich gemäß seiner Entscheidungsgewalt für Richards Neffen Otto entschied. Im fernen Palermo entschloss sich darum Konstanze zur Erfüllung des testamentarischen Wunsches ihres verstorbenen Gatten. So sehr sie ihn auch gehasst haben mochte, sein politisches Kalkül hatte sie geschätzt, es war klug und voraussehend gewesen. Inmitten all der Wirren um einen rechtmäßigen Thronfolger in Deutschland unterstellte sie daher ihren minderjährigen Sohn Friedrich der Vormundschaft des Papstes Innozenz III. Der staufischen Gefolgschaft ihres verstorbenen Mannes aber, darunter auch dem kaiserlichen Vertrauten und Truchseß Markwart von Annweiler, befahl sie, Sizilien zu verlassen. Die frechen deutschen Besatzer aber ignorierten den Befehl Konstanzes und verbarrikadierten sich in den usurpierten Burgen im Bergland Siziliens oder bauten widerrechtlich Kastelle in Apulien. Auf Kosten der Bevölkerung mästeten sich die deutschen Barone im Süden Italiens nun zu mächtigen Fürsten heran. Der König war ein Kind, die Kaiserin ohne Streitkraft machtlos. Der Winter zog ins Land. mit ihm kalte Meeresluft, die sich durch die Ritzen des Gesteins drängte und durch die Räume des Palastes zog. Kaiserin Konstanze fühlte sich schwach. Sie ahnte bereits die Nähe ihres Todes. Sie musste ihr Reich ordnen, tun, was noch möglich war, die Zukunft ihres Kindes schützen, vor den gierigen Deutschen und vor den Sarazenen in den Bergen, die die Dörfer Siziliens überfielen und plünderten. Sie gab dem Wunsch des Papstes nach und setzte einen Verbündeten ihres verstorbenen Gatten, den sie zuvor erfolgreich entmachtet hatte, wieder als Kanzler ein, Walter von Pagliara. Er stand jetzt den Regierungsgeschäften des Thronrats im Namen des Kindkönigs vor. Als Konstanze am 28. November 1198 starb, einen Monat vor Friedrichs viertem Geburtstag, kam der kleine König, das Mündel des Papstes, in die Obhut Walter von Pagliaras. Ein kleiner rotblonder Junge streift mit fleckigem Lederwams und schmutzbespritztem Burnus durch die Gärten des Palastes. An seiner Seite baumelt ein riesiger Krummdolch, dessen Klinge aus 300 Lagen edelstem Frauenhaardamast von einem arabischen Waffenschmied geschmiedet worden war. Begleitet wird er von einem dunkelhäutigen, schwarzhaarigen Jungen. Sie haben sich mit Armbrüsten bewaffnet. Die dicken Drosseln, die sich im Gras tummeln und nach Schnecken und Würmern picken, sind ihr Ziel. So oft die Zeit es zulässt, streifen sie zusammen durch den Park und die Gassen von Palermo. Jagen Vögel, beobachten ihren Flug und ihre Gewohnheiten. Federico, wie sie ihn auf Sizilien nennen, spricht einige Worte Arabisch, die er von seinen sarazenischen Freunden gelernt hat. Sein Lehrer im Palast, der Mönch Wilhelm Francisius aus Neapel, muss ihn ein ums andere Mal zurechtweisen, wenn er wieder mit Ausdrücken aus dem Vulgare, der sizilischen Volkssprache, um sich wirft. »Friedrich«, sagt Wilhelm dann. »Federico«, »bitte nennt mich Federico auf Sizilien«, korrigiert ihn der König. Das Vulgare ist seine Muttersprache. Der Junge aber soll das gepflegte Latein des Hofes lernen, zudem Griechisch und Französisch. Wilhelm ist stolz auf seinen gelehrigen Schüler. Der lernt schnell, ist aufgeweckt und fragt den Mönch so manches Mal Löcher in den Bauch, dass dieser ganz verlegen wird. Wilhelm stelle sich eine Oblate vor. Wilhelm taxiert seinen Schüler, ihm Schwan Schlimmes. Beim heiligen Abendmahl, so Federico, wandle sich die Oblate in den Leib Christi, richtig? Richtig, Wilhelm nickt. Was aber geschehe jetzt mit dem Leib Christi, wenn er ihn zerkaue, schlucke, im Magen habe und noch viel schlimmer am nächsten Tag wieder ausscheide? Federico lächelt herausfordernd. Wilhelm schweigt verlegen. Dieser verfluchte Aristoteles, warum musste sein Schüler diesen auch so genau lesen? Da stampft der kleine König zornig mit dem Fuß auf, Wilhelm habe zu antworten. Und Wilhelm sucht verzweifelt nach einer Antwort im Sinne der Kirche, dem nüchtern kalten Blick seines Schützlings hilflos ausgeliefert. Die Lage in Palermo spitzte sich kritisch zu. Die deutschen Besatzer hatten sich mit den Kalifen der sarazenischen Bergvölker verbündet, raubten und plünderten gemeinsam die Dörfer aus, wagten sich immer weiter vor, bis ans Meer. Ihr Anführer Marquard von Annweiler, einst Verbündeter Heinrichs, streckte seine Hände gierig nach dem Palast in Palermo aus. In seinem Testament habe Heinrich ihm, Marquard, die Vormundschaft über den kleinen König Friedrich übertragen. Die werde er sich mit Waffengewalt erstreiten. Walter von Pagliara wusste, dass sein normannischer Schutz nicht viel taugte. Hatte der Staufer Heinrich die meisten Normannen ja entweder hingerichtet oder vertrieben. Dann fiel ihm auch noch der Papst in den Rücken. Er übergab dem Hautdegen und Abenteurer Walter von Brienne, der eine der Töchter von Heinrichs ehemaligem Widersacher Tancred von Lecce geheiratet hatte, Lecce und Tarent als Lehen. Das sollte ihm, von Pagliara, zustehen. Walter von Pagliara hatte genug, nicht einmal mehr auf den Papst war jetzt Verlass. Er schickte darum den kleinen Friedrich in die Festung Castellammare zu seinem Bruder, lief zur viel stärkeren deutschen Partei über und verschwand aus Palermo. Schon von Weitem sieht der fast 7-jährige Federico die fremden deutschen Ritter auf die kleine Festung in Castellammare am Meer zureiten. Eine Flucht ist nicht möglich. Er sitzt in der Falle. Die Festung wurde direkt auf eine Landzunge ins Meer hineingebaut. Er befiehlt seinen Leibwächtern, Aufstellung zu nehmen. Ein verstohlener Blick zwischen den Wächtern, der dem kleinen wachsamen König nicht entgeht, sagt ihm Verrat. Zorn keimt in ihm auf, doch er lässt sich nichts anmerken. Ruhig erteilt er Anweisung an alle anderen Anwesenden, darunter Wilhelm Franciscius, sich wie gewohnt zu verhalten. Er begibt sich in die innersten Räume der Festung und lässt sich den Königsmantel umlegen. Sollen sie doch kommen! Marquard von Annweiler betritt in voller Rüstung und mit gezogener Waffe zusammen mit seinen Häschern die Festung. In geschlossener Kampflinie marschieren die Ritter in Harnisch und mit Schwertern bedrohlich durch den Innenhof. Niemand leistet Widerstand. Dreist dringen sie vor bis in die Gemächer des kleinen Königs. Der steht mit hocherhobenem Haupt, ohne Waffe, inmitten des Raums und blickt ihnen entgegen. Tränen laufen ihm übers Gesicht. Er taxiert die Häscher, duckt sich und springt dann mit vollem Einsatz seines Körpers gegen Marquard von Annweiler. Die Hände versucht er ihm zu lähmen, diesem Unwürdigen, der es wagt, den gesalbten König des Herrn anzutasten. Marquard kämpft mit dem Jungen, fasst ihn hart an, würgt ihn, schlägt ihn und hält ihn schließlich fest. Federico starrt ihn an und weiß, er hat verloren. Er bekommt die Hände frei, nestelt sich seinen Mantel auf, zerreißt sich seine Kleider, sein Hemd und zerkratzt sich stumm mit seinen scharfen Fingernägeln Gesicht und Brust, bis er blutet. Ungerührt legen ihn seine Häscher in Fesseln und schaffen ihn nach Palermo. Sie werden versuchen, ihn nach ihrem Willen zu erziehen. Erst der brutale Marquard von Annweiler, nach dessen Tod der selbsternannte Großkapitän Siziliens Wilhelm Caparone, ein ehemaliger Heerführer Marquards. Großzügig verschenken sie Ländereien, Klöster und Burgen an die deutschen Barone. Sizilien blutet aus. Dem Papst im fernen Rom graut es, als ihn ein verzweifeltes Schreiben seines Schützlings Friedrich erreicht. Bald plagt mich der Deutsche, bald verletzt mich der Toskaner, bald quält mich der Sizilier. Die tägliche Nahrung wird mir nach Gewicht, der Trank becherweise, die Freiheit kärglich zugemessen. Unter Missbrauch des königlichen Namens werde ich mehr regiert, als dass ich regiere, wird mir mehr befohlen, als dass ich befehle, muss ich mehr erbitten, als dass ich bekomme. Alarmiert bietet der Papst dem Kanzler Walter von Pagliara seine Unterstützung an. Wie ein Lamm unter Löwen werde sein Mündel behandelt. Walter von Pagliara söhnt sich mit seiner Heiligkeit aus und tatsächlich gelingt es dem Kanzler, das Ruder wieder in die Hand zu nehmen. Für Friedrich selbst bleibt nicht zu viel Zeit. Es gilt, die chaotischen Zustände im Reich zu ordnen, die Marquard von Annweiler und Wilhelm Caparone hinterlassen haben. An besten Lehrern für Friedrich ist dabei kein Mangel. Er erhält die traditionelle höfische Erziehung. Sprachen, Literatur, Logik, Naturwissenschaft, Astronomie, Reiten, Fechten, Falkenjagd. Doch Federico lernt auch früh, dass er keinem Menschen trauen kann, dass er umgeben ist von Intrigen, Verrat, Treuebruch und dass immer auch höchste Gefahr für sein Leben besteht. Seine Kindheit prägt ihn. Er wird sich bald von niemandem mehr etwas vorschreiben lassen. Er wird niemandem Glauben schenken. Er wird erst alles kritisch und eigenständig hinterfragen. Er wird keine nicht selbst gewählten Reglementierungen dulden. Obwohl Spielball zwischen Deutschen, Papsttreuen, Sizilianern, Normannen und Sarazenen, wird er sich bereits früh die Freiheit herausnehmen, selbst zu entscheiden und zu bestimmen. Am 26. Dezember 1208 endet die Vormundschaft des Papstes über Friedrich. Nach sizilischem Recht ist der junge König mit 14 Jahren regierungsfähig. Doch noch zieht Papst Innozenz im fernen Rom die Strippen für sein Mündel. Heiraten soll er, aber ja keine deutsche Prinzessin, nicht dass er auf dumme Gedanken käme, sondern Konstanze von Aragon. Friedrich ist alles andere als begeistert über die Wahl. 11 Jahre älter ist die Auserwählte, zudem verwitwet, eine Spanierin, die ehemalige Gattin des ungarischen Königs Emmerich. Ihr Schwager Andreas II. Von Ungarn hatte ihr und ihrem kleinen Sohn Ladislaus das Leben zur Hölle gemacht. Nach Wien war sie darum geflohen und musste dort hilflos dem Sterben ihres kleinen Sohnes zusehen. Voller Trauer war sie in ihre spanische Heimat zurückgekehrt. Konstanzes Bruder Peter von Aragon gefiel der Plan des Papstes, sie nun mit dem jungen Staufer zu verheiraten. Konstanze gefiel er überhaupt nicht. Was sollte sie, die hochgebildete und reife 25-jährige Schönheit, mit diesem halbverwilderten Jungen aus Sizilien anfangen? Mit Engelszungen redete der Papst auf Peter von Aragon ein, lobte Friedrich in den höchsten Tönen. Schließlich willigte Konstanze ein, und Friedrich zeigte sich zufrieden, als er von der Mitgift der Braut erfuhr. 500 spanische Reiter würden mit ihr im August 1209 in Palermo ankommen. August 1209. Dem jungen König stockt der Atem, als er seine Braut erblickt. Schön ist sie, von zierlicher, anmutiger Gestalt, ganz Frau, ganz Königin. Und sie, Konstanze, mustert den Jüngling. Seine wachen, hellen Augen fallen ihr als erstes auf. Er strahlt sie an, und eine rotblonde Locke fällt ihm dabei in die Stirn. Groß gewachsen ist er und schön. Konstanze lacht vergnügt auf, als er ihr in vollendetem Latein ein Kompliment macht. Seine Ungestümheit und die Roheit seiner Sitten wird sie ihm austreiben. Höfisches Betragen, Kultiviertheit und Stil wird sie ihm beibringen. Er wird alles bereitwillig von seiner klugen und schönen Frau annehmen. Unerfahren in Liebesdingen ist der königliche Gemahl jedoch nicht. Seine Neugier und sein Wissensdrang hatten ihn vorzeitig reifen lassen. Seinem Spieldrang fügt sie sich im Ehebett. »Einmal wie die jungen Hunde«, bittet er sie. Entrüstet entgegnet sie dem Heißsporn, dass sie ja wohl kaum wegen ihrer Vergnügungen auf die Gasse gehen können. »So drehen Sie sich doch einfach einmal um, Madame«, flüstert er ihr leidenschaftlich ins Ohr. Gegen Mitte des Jahres 1211 wird ihr gemeinsamer Sohn Heinrich zur Welt kommen. Sofort nach der Hochzeit schmiedet Friedrich Pläne. Mit seinem Heer der 500 Ritter will er bei Messina auf das Festland übersetzen, die dreisten deutschen Barone aus ihren Burgen verjagen. Es kommt anders. Eine verheerende Seuche bricht aus und wütet unter den spanischen Rittern. Nur wenige überleben. Ein Aufstand droht auszubrechen, denn die Macht des Königs ist schwach. Doch Friedrich zögert nicht. Mit nur wenigen berittenen Soldaten verhaftet er die Aufständischen und beschlagnahmt ihre widerrechtlich angeeigneten Besitzungen. Mit den plündernden Bergsarazenen verfährt er ähnlich. Er räuchert ihre Nester in den Bergen aus, unterwirft sie und sorgt für Ordnung und Ruhe in seinem Reich. Als nächstes wird er Walter von Pagliara, der ihn als Kind verraten hatte, entlassen. Bereicherungen auf Kosten des Königs wird er ihm nachweisen. Den Protest des Papstes übergeht Friedrich. Aus dem Kind ist ein selbstbewusster König geworden. In Deutschland ging zu der Zeit ein 10-jähriger blutiger Bürgerkrieg zu Ende, der das Land in Elend und Verwüstung gestürzt hatte. Mit der Ermordung von Friedrichs Onkel, dem Gegenkönig Philipp von Schwaben, stand seinem Herausforderer, dem Welfen Otto IV., nichts mehr entgegen. Als dieser sich auch noch mit Philipps Tochter Beatrix verlobte und die staufischen Besitzungen in Beschlag nahm, hätte der damals erst 48-jährige Papst Innozenz aufhorchen müssen. Stattdessen krönte er Otto IV. Am 4. Oktober 1209 zum römisch-deutschen Kaiser und nahm ihm das Versprechen ab, alle Besitzansprüche der Kirche in Italien anzuerkennen und auf eine eigenständige Politik in Italien zu verzichten. Otto IV. Versprach es, und Innozenz war den bösen Albtraum einer Umklammerung seines Kirchenstaates durch die weltliche Macht der Könige und Kaiser los. Doch der Albtraum sollte wiederkehren. Ein riesiges Heer marschierte von Norden aus über die Alpen auf Süditalien zu. Die aufständischen deutschen Barone, die Friedrich mit wenigen Verbündeten in die Knie gezwungen hatte, waren nun auf Otto den Kaiser zugegangen. Er sollte ihnen gegen den Staufer zu Hilfe kommen. Und Otto kam. Die Lage schien aussichtslos für Friedrich. Eine Galeere lag im Hafen von Palermo bereit. Sollte das Heer Palermo erreichen, würden er, Konstanze, ihr kleiner Sohn Heinrich und seine Getreuen nach Afrika fliehen. Die Kanzlei Friedrichs arbeitete auf Hochtouren. Boten gingen ein und aus und übermittelten den Vormarsch des Heeres. Im Oktober 1211 lag Ottos Heer bereits in Kalabrien und schickte sich an, die Meerenge zwischen dem Festland und Messina zu überqueren. Man wartete nur noch auf das Eintreffen der pisanischen Flotte. Höhnisch verlachten Otto und seine Verbündeten Friedrich als das Königlein. Doch der lange Otto hat nicht lange zu lachen. In Deutschland spottet bereits der Dichter Walter von der Vogelweide über ihn und lässt anklingen, dass sein Geist im Vergleich zu dem des jungen Staufers geradezu zwergenhaft erscheint, auch wenn Otto diesen an Körperlänge weit überrage. Friedrich wird ihn dafür später mit einem Lehen belohnen. Während Otto sich siegesgewiss im Süden Italiens in der milden Wintersonne wärmt, werden in Rom schwere Geschütze aufgefahren. Papst Innozenz, der gelernte Jurist, zieht erst den König von Frankreich, von jeher kein Freund des Welfen, und dann die Fürsten in Deutschland auf seine Seite. Das Schwert, das wir uns geschaffen, schlägt uns schwere Wunden. An Dramaturgie wird nicht gespart, und wenig später gipfelt die päpstliche Wut im Kirchenbann Ottos. Ewige Verdammnis und Ausschluss von Heil und Segen Gottes sind die schwerwiegenden Folgen. Der Kirchenbann war eine der gefürchtetsten Strafen im Mittelalter. Wer ausgeschlossen wurde aus der Gemeinschaft der Heiligen, hatte das Recht auf Vergebung der Sünden, somit auf die Auferstehung, verwirkt und musste ewig in der Hölle schmoren. Wer den Verdammten aufnahm, war selbst verdammt. Innozenz ist nicht zimperlich und zieht auch sonst gewaltig seine Strippen. Otto, der Welfe, wird im September 1211 in Nürnberg von den wankelmütigen deutschen Fürsten für abgesetzt erklärt und Friedrich der Staufer erneut zum König und zum anderen Kaiser gewählt. Ottos Heer löst sich auf, der gebannte Kaiser macht sich schleunigst auf den Rückweg in das eisige, kalte Deutschland. Es ist Winter, die Alpenüberquerung steht bevor, zu menschenunmöglichen Bedingungen. Doch Otto hat keine Wahl mehr. Im Januar 1212 erreichte der Bote Anselm von Justingen, etliche Wochen nach seinem Aufbruch von der Schwäbischen Alb, Palermo, um Friedrich die Nachricht seiner Wahl persönlich zu überreichen. Am Hof war man wenig begeistert, kaum war Sizilien einigermaßen befriedet, sollte der König außer Landes. Doch Friedrich nahm die Wahl an. 3 Monate später befand er sich bereits auf dem Weg nach Rom, begleitet nur von seinen engsten Vertrauten. Arm und abgerissen wie ein Bettler, so ein Chronist, machte sich der 17-jährige Friedrich auf die beschwerliche Reise. Zuvor hatte er seiner Gemahlin Konstanze die Regentschaft über Sizilien übertragen und ihren noch nicht einmal einjährigen Sohn Heinrich zum König von Sizilien krönen lassen. Er selbst verzichtete auf die Krone, wusste er doch um die Angst des Papstes vor der staufischen Umklammerung. Die Fahrt endet jäh für das Kind von Pülle, wie Friedrich auch genannt wird, in Gaeta, nördlich von Neapel. Schiffe der pisanischen Kriegsflotte stellen sich ihm in den Weg. Otto hatte trotz des Banns Verbündete, die gegen den Staufer waren. Auf dem Landweg gelingt es Friedrich und seinem Tross, weiter nach Rom zu reisen. Am Ostersonntag steht er Papst Innozenz gegenüber. Mit kalten Augen und ohne jegliche Regung mustert dieser sein ehemaliges Mündel. »Der Mensch ist ein elendes und ganz auf die Gnade Gottes angewiesenes Geschöpf. Der Papst jedoch ist geringer als Gott, aber größer als der Mensch«, lässt er ihn wissen. Friedrich, ungerührt, nimmt die Gelder des Papstes für die Weiterreise nach Deutschland entgegen und genießt im Übrigen die Jubelrufe des römischen Volkes. Kurz wandelt er in Rom auf den Spuren der römischen Kaiser, Cäsar, Augustus, Hadrian, Mark Aurel. Trümmer überall. Auf dem Forum Romanum weiden Kühe und Schafe. Aber als er unter der gewaltigen Kuppel des erhalten gebliebenen Pantheons steht, Himmelsgewölbe und Erdkreis in einem, spürt er die Größe des alten Roms. Er sieht zum offenen Auge der Rotonde hinauf, wo Wolken das tiefe Blau des Himmels verdecken. Vom rot schimmernden, regennassen Porphyrkreis in der Mitte des Tempels kriecht eine eisige Kälte in ihm hoch. Er fröstelt. Für alle Götter hatte Hadrian diesen Tempel auf dem Zerstörten des Agrippa erbaut, wohlwissend, dass seine eigenen römischen Götter längst abgetreten waren. Leben ohne Gewehr der Götter, die von ihren Himmelsthronen verstoßen waren und im Staub lagen. Leben ohne die rettende Erlösung Christi, der erst noch kommen würde. Leben ohne die Sicherheit universaler Wahrheiten, die im Glauben fest verankert sind. Friedrich ahnt die Einsamkeit der antiken Herrscher auf der Höhe der Macht, das Entsetzen vor dem Abgrund des Nichts, wo es keinerlei Geborgenheit mehr gibt, wo der Mensch nur noch sich selbst Gewehr sein kann. Da reißen die Wolken auf und ein gleißender Lichtstrahl, der aus dem Auge der Rotonde ins Innere des Tempels dringt, umhüllt plötzlich den jungen Staufer und lässt ihn im Glanz des Himmelslichts erstrahlen. Raunend und voller Ehrfurcht treten seine Gefährten einen Schritt zurück. Friedrich lächelt und träumt seinen Traum von der Wiedererrichtung des römischen Kaiserreichs, vom Friedenskaiser, vom Erneuerer der Welten, von seiner Gotterwähltheit. Friedrich und seine kleine Truppe haben mörderische Verfolgungsjagden auf ihrem Weg nach Deutschland hinter sich. Am Fluss Lambro in der Nähe Mailands überraschte sie ein Spähtrupp feindlich gesinnter Mailänder während ihrer nächtlichen Rast. Friedrich konnte sich nur retten, indem er auf seinen ungesattelten Araberhengst sprang und auf diesem todesmutig die eiskalten Fluten durchschwamm. Spöttisch riefen die Mailänder ihm nach, ob der Pfaffenkönig jetzt schon seine Hosen in ihrem Fluss waschen müsse. Zudem waren die gängigen Alpenpässe durch die feindlichen Truppen der welfentreuen lombardischen Städte versperrt. Man musste also auf Umwegen ungeheure Strapazen bei der Überquerung abgelegener Alpenrouten hinnehmen. Endlich am Bodensee angekommen, stieß Friedrich in Konstanz auch noch auf verschlossene Stadttore. Die Stadt hatte einen anderen erwartet, nämlich Otto den Vierten, und der stand auf der anderen Seite in Überlingen, bereit zur Überfahrt und vielleicht auch zu Schlimmerem, zum Mord an dem jungen Staufer? Mit Unterstützung des Bischofs von Chur und des St. Gallener Abtes gelang es schließlich dem päpstlichen Legaten Erzbischof Berard, Friedrichs Vertrautem, den Bannspruch des Papstes gegen Otto den Vierten vorzutragen und der Stadt wirkungsvoll ihre Verdammnis vor Augen zu führen, sollten sie nicht bald die Stadttore für den rechtmäßigen König öffnen. Die Stadttore öffneten sich. Friedrich zog ein und setzte sich ausgehungert an die ursprünglich für Otto den Vierten reichlich gedeckte Tafel. Nur 3 Stunden später stand Otto der Vierte vor den Toren. Sie blieben für ihn verschlossen. 1 Jahr vor Friedrichs Krönung in Aachen, fast auf den Tag genau, scheiterte sein Widersacher Otto der Vierte bei Bouvines im Norden Frankreichs zwischen Lille und Tournai gelegen, endgültig. Der vom Papst in den Kirchenbann gestellte Otto hatte auch vor einem heiligen Sonntag keinen Halt gemacht. Am 27. Juli 1214 zogen der exkommunizierte Kaiser und sein englischer Onkel Johann Ohneland, der nach dem Tod des großen Richard Löwenherz England regierte, in die Schlacht gegen Philipp II. Von Frankreich. Beide unterlagen dem Franzosenkönig. Die Schlacht zeigte Folgen. Johann musste die Magna Carta unterzeichnen, die den Baronen in England große Freiheiten und politische Mitspracherechte einräumte. Die deutschen Fürsten wandten Otto dem Vierten endgültig den Rücken zu. Entmachtet und seiner Ämter enthoben, begab sich der vom Papst gebannte Kaiser auf die Harzburg, seinem Stammsitz. 3 Jahre später starb er, geschwächt von der Ruhe und dem religiösen Wahn verfallen. Er, der Exkommunizierte, muss die abscheulichsten Qualen der Hölle vor Augen gehabt haben, als er bereits im Sterben immer wieder um Vergebung flehte und Priester dazu zwang, ihm den Rücken blutig zu peitschen und seinen Tod minutiös zu dokumentieren. Mit dem letzten Röcheln noch wollte er die Absolution erzwingen. Es ist der 25. Juli 1215. Friedrich hat endlich sein Ziel erreicht. 20 Jahre alt ist er und sitzt nun auf dem ehrwürdigen Steinthron Karls des Großen im Dom zu Aachen. In seinen Händen hält er Zepter und Reichsapfel. Die Reichsstandarte mit dem goldenen Adler sandte ihm der französische König Philipp direkt vom Schlachtfeld bei Bouvines. Die während der Schlacht gebrochenen goldenen Schwingen ließ er vorher von einem Goldschmied wieder herrichten. Der Erzbischof von Mainz krönt Friedrich feierlich mit der oktogonalen Reichskrone Deutschlands zum König der Römer und überreicht ihm das königliche Schwert. Ein Gefühl tiefer Dankbarkeit durchströmt Friedrich. Er ist der geliebte Sohn Gottes, der Auserwählte, der durch alle Unwägbarkeiten hindurch auf den Thron des großen Karl geführt wurde. Sein Großvater Friedrich Barbarossa hatte Karl 1165 heilig sprechen lassen. Ein kostbarer goldener Schrein wurde begonnen, in den die Gebeine Karls umgebettet wurden. Friedrich legt ehrfürchtig seinen Krönungsmantel ab, besteigt das Gerüst hinauf zum Schrein des Heiligen und nagelt eigenhändig mit einem Hammer den kunstvoll verzierten goldenen Behälter zu. Friedrich wird nach der Messe sein verhängnisvolles Gelübde ablegen, das Kreuz zu nehmen und Jerusalem von den Heiden zurückzuerobern. Er wird zudem um Aufnahme in den Zisterzienserorden bitten, dem er sein Leben lang verbunden bleibt. Von überall her waren 3 Jahre zuvor bereits riesige Scharen von Kindern den flammenden Reden von Kreuzzugspredigern gefolgt und durch Frankreich und Deutschland gezogen, um ins Heilige Land zu reisen. Sie sollten nie ihr Ziel erreichen. Die sich häufenden Nachrichten über Todesfälle, Krankheiten, Hungersnöte und die Versklavung der Kinder beschämen die Mächtigen. Ihr grausames Schicksal wird zur Anklage. Papst Innozenz nimmt Friedrichs Gelübde und dessen Forderung an die deutschen Fürsten, es ihm nachzutun, dankbar an. Kreuzzüge sind keine Sache von Kindern. Die Zeit drängt. Prophezeiungen kündigen von der Heraufkunft des dritten Zeitalters, des himmlischen Jerusalems. Hatte nicht Johannes in seiner Offenbarung den Antichristen vorausgesagt, der diesem Zeitalter vorausgehe? Bestürzung und Angst machen sich breit, als auch noch der Abt Joachim von Fiore das Jahr 1260 als Erfüllung der Vorhersage datiert. Innozenz hatte das Scheitern des dritten Kreuzzuges noch vor Augen, in den die gekrönten Häupter Europas gezogen waren. Damals hatten die Rivalitäten der Herrscher untereinander zu Uneinigkeiten in der Strategie geführt. Am Ende war Jerusalem in die Hände Saladins gefallen. Den vierten Kreuzzug würde er am liebsten aus dem Gedächtnis verbannen. Da wurde das Kreuzfahrerheer fehlgeleitet von gierigen und korrupten Kaufleuten. Es war nicht gegen die Heiden, sondern gegen die eigenen Glaubensbrüder, die byzantinischen Christen gezogen. Die Plünderung und Vernichtung Konstantinopels, des östlichen Roms, war die grausige Folge. Der junge Staufer erschien dem Papst ein verlässlicher und getreuer Sohn der Kirche. Er würde sich sicherlich der Führung des Papstes beugen, denn kein weltlicher Fürst sollte mehr den Kreuzzug anführen, sondern der päpstliche Legat. Die Wahl fiel auf Pelagius von Albano, ein, wie sich noch herausstellen sollte, äußerst uneinsichtiger, arroganter und kompromissloser Machtmensch, der mit Taschen voller Kirchensteuern und riesigen Mengen an Silber dem Heer der Kreuzfahrer allein durch finanzielle Zuwendungen schnell klar machen würde, wer das Sagen hatte. Auf dem vierten Laterankonzil im November 1215 rief Papst Innozenz also voller Zuversicht zum fünften Kreuzzug auf und gab im Anschluss seine Entscheidung über die Wahl des römischen Kaisers bekannt. Otto IV. Erhielt trotz erneuter Bitte und tiefster Reue keine Absolution. unter großem Tumult und lauten Protestschreien der welfentreuen oberitalienischen Städte, setzte sich Innozenz als Stellvertreter Christi mit eisernem Willen durch. Friedrich von Staufen sollte nach der Königsweihe auch zum Kaiser gekrönt werden. Über 8 Jahre sollte Friedrich sein geliebtes Sizilien nicht mehr wiedersehen. Er musste seine Macht und Herrschaft in Deutschland also dauerhaft sichern. Um die Kaiserwahl nicht zu gefährden, verzichtete er zudem auf den Titel des Königs von Sizilien und machte dem Papst den Vorschlag, auch auf den Königstitel in Deutschland zu verzichten, wenn der Papst stattdessen seinen kleinen Sohn Heinrich zum König wählen würde. Mit umfangreichen Zugeständnissen, großzügigen Schenkungen an die Kirche und der Erneuerung seines Kreuzzugsgelübdes warb er um Innozenz Wohlwollen und weitere Gunst. Der Deutsche Orden, eine Gemeinschaft von Kaufleuten, Rittern und Geistlichen, erhielt seine besondere Unterstützung. Er war während des 3. Kreuzzugs in Akkon gegründet worden. Damals kümmerten sich die Mitglieder um die Verwundeten der Schlacht und bauten erst Lazarette, dann Hospitäler auf. Mit dem Großmeister des Ordens, Hermann von Salza, sollte Friedrich bis zu dessen Tod eine lebenslange enge Freundschaft verbinden. Salza war sein Verbindungsmann zur Kirche, diplomatisch geschickt, das Reichsinteresse stets im Auge. Friedrichs Ungeduld und seinen Jähzorn neutralisierte er so manches Mal durch Bedacht und politische Klugheit. Zum Dank bekam der Orden einen eigenen Staat, das Kulmer Land, das in etwa dem Territorium des späteren Ost- und Westpreußens entsprach. Im Sommer 1216 starb unerwartet Papst Innozenz mit nur 55 Jahren. Zu seinem Nachfolger wurde der mit 68 Jahren für damalige Verhältnisse bereits hochbetagte Römer Kardinal Savelli unter dem Namen Honorius III. Gewählt. Friedrich freute sich, er kannte ihn persönlich, war er doch auf Sizilien zeitweise einer seiner Lehrer gewesen. Mit Feuereifer verfolgte der neue Papst den Kreuzzugswunsch seines Vorgängers. Sein größtes Anliegen war, Friedrich endlich zur Einlösung seines Versprechens zu bringen. Denn bald nachdem sich die Kreuzfahrer nach und nach ab Herbst 1217 eingeschifft hatten und der Feldzug begonnen hatte, erreichten den Papst alarmierende Meldungen aus Ägypten. Der Stratege Richard Löwenherz hatte seinerzeit empfohlen, wolle man das Heilige Land dauerhaft gewinnen, müsse man zuerst Ägypten erobern. Und so fiel das Heer in Ägypten ein und fand im Nildelta das erste große Hindernis von strategischer Bedeutung, die Stadt Damietta am einzig befahrbaren Arm des Nils. Sollte ihre Eroberung gelingen, könnten die muslimischen Heere nicht mehr auf dem Seeweg nachrücken, man könnte in aller Ruhe Palästina einnehmen und dann in Jerusalem einfallen. Der Kreuzritter und Abenteurer Johann von Brienne hatte die Befehlsgewalt über die Belagerungstruppen der Kreuzfahrer bei Damietta. Stellvertretend für seine kleine Tochter Isabella regierte er das Königreich Jerusalem, nachdem seine Frau Maria von Montferrat, die rechtmäßige Erbin und Königin, 20-jährig verstorben war. Auf muslimischer Seite kam der Kreuzzug völlig ungelegen. Ägypten war von einer Hungersnot und von Seuchen bedroht. Nach Saladins Tod hatte sein Bruder Al-Adil die Herrschaft über die muslimischen Ayyubiten übernommen. Statt jedoch, wie Saladin, eine zentrale Herrschaftsgewalt zu schaffen, teilte er das Reich unter seinen 3 Söhnen auf. Al-Kamil, der Älteste, bekam Ägypten, Al-Muazzam, der Zweitälteste, Syrien und Al-Ashraf, der Jüngste, Mesopotamien. Nach Al-Adils Tod wurde sein Sohn Al-Kamil Sultan von Ägypten. Zwistigkeiten um die Herrschaftsgewalt im Reich, Missernten und Verschwörungen schwächten die muslimische Verteidigung. Als das Kreuzfahrerheer anrückte, ließen die Muslime unter Sultan Al-Muazzam zur Abschreckung die Stadtmauern Jerusalems schleifen. Die Kreuzfahrer ließen sich nicht abschrecken und rückten Monat für Monat näher. Sultan Al-Kamil sitzt in seinem Zelt im Heereslager vor Damietta, als ihm von seinen Wachposten unerwarteter Besuch aus dem Lager der fremden Kreuzritter angekündigt wird. Ein völlig abgerissener, schmutziger Mensch nähere sich mit der Parlamentärflagge dem Lager, dabei singe er und bete die Gebete der Ungläubigen. Was er wünsche, wurde er gefragt. Er sei Bruder Franz aus Assisi. Er wolle ihnen, den Abtrünnigen, den wahren Glauben predigen. Sollten sie ihn töten, wolle er als Märtyrer seinem Herrn folgen und noch im Tode seinen Gott sehen. Der Sultan hört sich ihn an, ist berührt von der tiefen Frömmigkeit des Mönchs. Mit Inbrunst trägt Franz von Assisi den Muslimen seinen Glauben an den einen wahren Gott vor und fordert sie schließlich dazu auf, ihn mittels einer Feuerprobe zu prüfen. Barfuß wolle er über 12 glühende, heiße Schwerter schreiten. Der wahre Gott werde ihn erretten und sich auch ihnen zu erkennen geben. Sultan Al-Kamil belächelt den gottesfürchtigen, in seinen Augen jedoch naiven, weltfremden Menschen. Die Feuerprobe weiß er zu verhindern. Nichts wäre unklüger, als jetzt noch Aufruhr in den eigenen Reihen zu provozieren. Er bietet Franz von Assisi großzügige Geschenke an, die der Mönch jedoch ablehnt, und lässt ihn wieder aus dem muslimischen Heerlager hinausführen. Al-Kamil sah die Aussichtslosigkeit seiner militärischen Lage und machte bald nach dem Besuch des Mönchs den christlichen Heerführern ein überraschendes Angebot: die Rückgabe Jerusalems, Bethlehems und Nazareths an die Christen und, das Wichtigste, die Rückgabe des Heiligen Kreuzes. Pelagius, der päpstliche Statthalter, aber entschied selbstherrlich, dieses Angebot abzulehnen. Er wollte ganz Ägypten unterwerfen und diese ismaelitischen Heretiker ein für allemal dem rechten Glauben zuführen. Der Kampf ging weiter. Im November 1219 fiel Damietta. Was die Kreuzfahrer im Inneren der Stadt erwartete, war ein Bild des Grauens. Eine Seuche hatte dort gewütet, nur 3000 Einwohner hatten überlebt, alle gezeichnet von den Entbehrungen, der Seuche und der Belagerung. Wer noch einigermaßen gerade gehen konnte, wurde in die Sklaverei verkauft, die Stadt selbst geplündert und ausgeraubt. Doch nur 2 Jahre nach der Eroberung von Damietta wendete sich das Blatt. Die zerstrittenen muslimischen Brüder hatten sich versöhnt und schickten sich an, die Stadt wieder zurückzugewinnen. Auf die Kreuzfahrer kam zudem noch eine ganz andere Gefahr zu. Rasch verbreitete sich die Kunde, dass riesige Reiterhorden von Hunderttausenden schwer bewaffneter Krieger auf extrem wendigen Pferden die nördlichen und östlichen Reiche überfielen. Heuschreckenschwärmen gleich würden sie in ungeheuerlicher Geschwindigkeit über die weiten Steppen ziehen und Siedlungen, Dörfer, ganze Städte dem Erdboden gleichmachen. Deren Bewohner würden sie schänden, in Stücke hacken, auf ihren Feuern braten und verzehren. Der Anführer dieser wilden Horden nenne sich Chinggis Khan. Nachdem er einen der mächtigsten muslimischen Herrscher im Osten des Landes, Muhammad Schah, in die Flucht geschlagen hatte, war er jetzt zum Angriff auf einen wichtigen Verbündeten der Kreuzfahrer übergegangen. König Georg von Georgien musste hilflos mit ansehen, wie sein gesamtes Heer vernichtet wurde. Dieses Truppenkontingent konnte den christlichen Kreuzfahrern nun nicht mehr zu Hilfe kommen. Sultan Al-Kamil sah wohl die drohende Gefahr dieser fremden, grausam wütenden Macht, doch für den Augenblick schienen diese barbarischen mongolischen Horden seine Heere und die seiner Brüder nicht zu interessieren. Er gewann damit wertvolle Zeit. Al-Kamil setzte auf seine Kenntnis des Nils. Bei Hochwasser ließ er die Dämme durchbrechen und die Schleusen öffnen. Damietta stand unter Wasser. Das christliche Heer versank jämmerlich im Morast und im Schlamm. Pelagius, der Hochmütige, hatte keine andere Wahl mehr. Jetzt musste er Al-Kamil um einen Waffenstillstand bitten. Den aber brauchten die Muslime nun nicht mehr. Eine letzte große Hoffnung hatten die Kreuzfahrer. Es konnte nur einen geben, der sie einen würde, dem sie alle geschlossen folgen würden, der mit großem Heer zu ihrer Unterstützung nach Ägypten kommen würde. Der junge Stauferkönig, aber er kam nicht. Friedrich wusste, dass der Kreuzzug mehr und mehr von ihm abhängig war, und so drehte sich das Blatt. Der junge König setzte seinen Willen durch und forderte unmissverständlich Kreuzzug gegen Kaiserkrone. Siegesgewiss ließ er seine Frau Konstanze und ihren gemeinsamen 5 Jahre alten Sohn Heinrich nach Deutschland kommen. Im Herbst 1216 kamen sie in der Hagenauer Pfalz, Friedrichs Lieblingsresidenz im Elsass, an. Doch welche Enttäuschung für Konstanze! Den Platz im Herzen ihres Gatten hatte eine andere eingenommen. Sie sah tapfer hinweg, als sie die ausgesprochen hübsche junge deutsche Adelheid von Urslingen an der Seite ihres Gatten vorfand. Überdies hatten die beiden noch einen gemeinsamen Sohn, Heinz auf Italienisch Enzio, und eine kleine Tochter Katharina in den Jahren von Friedrichs Abwesenheit vom Hof in Palermo gezeugt. Das Schicksal einer Königin. Liebe ist in königlichen Ehebündnissen nicht vorgesehen. Dennoch musste Adelheid gehen. Ihren tränenreichen Abschied von Friedrich nimmt Konstanze nur mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. Sie strahlt, als ihr Sohn Heinrich schließlich im April 1220 auf dem Hoftag in Frankfurt zum deutschen König gewählt wird. Umfangreiche Privilegien hatte Friedrich dafür den geistlichen wie auch den weltlichen Fürsten einräumen müssen, doch hatte er damit das zuvor Unmögliche erreicht. Er hatte das römische Imperium mit seinem Königreich Sizilien vereint. An Bozen und Verona vorbei zog Friedrich mit Konstanze durch das Etschtal hindurch in Richtung Rom. Heinrich, ihr Sohn, war in Köln zurückgeblieben und in die Obhut des Erzbischofs Engelbert von Köln gegeben worden. Am ersten Sonntag im Advent, dem 22. November 1220, ziehen Friedrich und Konstanze durch Rom, vorbei an der Engelsburg, dem Mausoleum des Kaisers Hadrian, zur Peterskirche. Dort erwartet sie bereits Papst Honorius. Er salbt Friedrich und krönt ihn mit Mitra und Kaiserkrone. Friedrich trägt den prächtigen Krönungsmantel seines Großvaters. Konstanze wird nach ihm zur Kaiserin gekrönt. Ihr setzt Honorius die kunstvoll gefertigte Kaiserkrone aus der sizilischen Hofwerkstatt aufs Haupt, die Friedrich ihr nur 1,5 Jahre später mit ins Grab legen wird. Noch einmal bekräftigt Friedrich sein Kreuzzugsgelübde und verspricht, im kommenden August die Kreuzfahrt anzutreten. Anfang Dezember 1220 treffen Friedrich und Konstanze als Kaiser und Kaiserin nach langen Jahren der Abwesenheit wieder in Sizilien ein. Das Reich ist innerlich zerrüttet. Die mächtigen Barone, Lehensträger des Königs, führen sich wie eigenständige Feudalherren auf. Aus den Bergdörfern überfallen sarazenische Stämme immer wieder die Bevölkerung, plündern und morden. Auf dem Hoftag in Capua, den er um den 20. Dezember hält, erlässt der Kaiser 20 Gesetze, sogenannte Assisen, in denen er die künftige Ordnung seines Königreichs klar formuliert. Die normannische Gesetzgebung seiner Vorfahren mütterlicherseits ist ihm dabei Vorbild. Frieden und Recht für die Untertanen haben Priorität. Jeden Besitz, der seit dem Tod des letzten Normannenkönigs Wilhelm II. Vor über 30 Jahren erworben wurde, lässt er für unrechtmäßig erklären. Wer seinen Besitz nicht rechtskräftig nachweisen kann, hat verloren. Und so lässt er Burgen schleifen, Kastelle an strategisch wichtigen Stellen niederreißen und bringt widerrechtlich angeeignete Lehen, Ländereien, Zoll- und Verwaltungshoheiten wieder unter den Besitz der Krone. Als die Sarazenen bis nach Agrigent vordringen und den Bischof als Geisel nehmen, ist das Maß voll. Friedrich erklärt ihnen den Krieg und fällt in die Sarazenenfestung Jato ein, wo sich ihr Anführer Ibn Abbad verschanzt hält. Die Sarazenen haben keinerlei Chance gegen die hochgerüsteten Soldaten. Der Emir ergibt sich, wirft sich Friedrich zu Füßen und bittet um Vergebung. Doch Friedrich steht nicht der Sinn danach. Was erlaubt sich dieser Anführer einer Bande räuberischer Ziegenhirten, ihn, Friedrich, den Kaiser des Weltkreises herauszufordern und den Frieden zu stören? Als er im Gefolge des Emirs auch noch Sklavenhändler aus Marseille antrifft, die ihre verzweifelte Ware, Kinder, verschüchterte, missbrauchte und zutiefst gedemütigte Überbleibsel des Kinderkreuzzuges in den Bergdörfern zu verhökern versuchen, sieht der Kaiser rot. Wutentbrannt rammt Friedrich dem Emir den bedornten Sporn seines Reitstiefels in die Seite und reißt sie ihm auf. Er wird Ibn Abbad, seine Söhne und die Sklavenhändler nach mehrtägiger Haft schließlich in Palermo hängen lassen. Aber die Kämpfe gehen trotz der Hinrichtung des Rebellenführers weiter. Friedrich hat keine Wahl mehr. Er fasst den Entschluss, die Sarazenen von der Insel zu vertreiben. Im süditalienischen Lucera, einem gottverlassenen Ort inmitten einer menschenleeren und verwilderten Gegend, sollen sie eine neue Heimat finden. Nah genug an Foggia, der neuen königlichen Residenz in Apulien, um sie kontrollieren zu können. An die 20.000 Sarazenen werden umgesiedelt. Die Ära der Muslime auf Sizilien findet damit ihr Ende. Die Sarazenen von Lucera erhalten jedoch umfangreiche Rechte. Sie werden wichtige Lieferanten des kaiserlichen Hofs und sie erhalten eine Selbstverwaltung und eigene Rechtsprechung. Auch ihren Glauben wird Friedrich ihnen lassen. Katholische Missionare, die er bereitwillig nach Lucera einlädt, können die Fragen der Imame nicht beantworten. Friedrich nimmt das Scheitern der christlichen Bekehrungsversuche mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. Aus den Reihen der sarazenischen Kinder wird er später die loyalsten und ihm treu ergebenen Leibwächter und Soldaten rekrutieren. Inmitten der Sarazenenstadt wird er sich einen Kaiserpalast errichten, mit großem orientalischen Prunk, Bädern und weitläufigen Parkanlagen, in denen er künstliche Seen anlegen lässt. Auch seinen Zoo, besiedelt mit den exotischsten Tierarten, wird er dort ausbauen. Löwen, Bären, Leoparden und Panther, wertvolle Falken und andere zum Teil seltene Vogelarten finden dort ihre Heimat. Aus Trifels, der Reichsburg der Staufer, wird er den riesigen Normannenschatz wieder zurück nach Süditalien bringen und ihn dort in seinem Palast von Muslimen bewachen lassen. Der Papst in Rom tobt. Welch ein dreister Affront eines christlichen Kaisers! Aus einem einstmaligen Wohnort der Engel habe er einen Ort des Teufels gemacht. Als Sultan von Lucera wird Friedrich schließlich bezeichnet werden, um damit Tür und Tor für den Vorwurf der Häresie zu öffnen. Im Juni 1222 verkünden die Glocken des Doms in Palermo Trauer. Konstanzes Tod geht Friedrich sehr nahe. Nur 43 Jahre alt wurde sie. Mit ihr verliert er seine treue Gefährtin, den Menschen in seiner nächsten Umgebung, dem er am meisten vertrauen konnte. Siziliens Königin Konstanze war ich und die dir angetraute Kaiserin. Hier wohne ich nun, Friedrich, die Deine. Diese Worte lässt er auf ihren kunstvoll verzierten römischen Sarkophag aus weißem Marmor im Dom von Palermo meißeln. Er hat sie lieben gelernt, seine erste Königin und einzig gekrönte Kaiserin. Der Kaiser sitzt am Schreibtisch seiner privaten Gemächer in seiner Residenz in Foggia. Vor ihm liegt das Liber Abaci des Pisaner Gelehrten Leonardo Fibonacci. Im Juli 1226 hatte er den großen Mathematiker persönlich in Pisa kennengelernt. Fibonacci hatte von seinen Reisen in arabische Länder das dort gebräuchliche indisch-arabische Zahlensystem mitgebracht. Es ist unser heutiges Dezimalsystem, basierend auf 9 Ziffern, mit einem zusätzlichen Zeichen für die Null, das Nichts. Das war neu und revolutionierte das mathematische Denken. Denn aus diesen 10 Ziffern ließen sich sämtliche weiteren Zahlen bis ins Unendliche verständlich zusammensetzen. Der Kaiser rechnet. Addiert, subtrahiert, multipliziert, dividiert. Der Vorteil der Ziffern gegenüber den Buchstaben des römischen Systems liegt auf der Hand, vor allem wenn es um große Zahlen geht. Das System Fibonaccis ist eindeutig und übersichtlich, wenn man es einmal heraus hat. Der Kaiser beschäftigt sich mit den Aufgabenstellungen und zahlreichen Beispielrechnungen. 2 Falken fliegen von der Spitze zweier Türme, die 15 Meter voneinander entfernt stehen. Einer der beiden Türme ist 9 Meter hoch, der andere 12 Meter. In der Mitte zwischen beiden Türmen steht ein Brunnen, der ist ihr Ziel. Beide Falken fliegen zur selben Zeit los und mit derselben Geschwindigkeit. Wie weit ist die Entfernung des Brunnens von jeder der beiden Turmspitzen? Bis lang in die Nacht brennen die Kerzen am kaiserlichen Pult. Friedrich macht sich schnell vertraut mit dem neuen Rechensystem. Der rege Austausch mit Fibonacci führt den wissbegierigen Monarchen rasch in die Regionen der höheren Mathematik. Der Mathematiker wird dem Kaiser voller Bewunderung und in Anerkennung seines immensen mathematischen und naturwissenschaftlichen Wissens sein Liber Quadratorum widmen. Eine brillante Abhandlung über Gleichungen mit einer und mit mehreren Unbekannten, über ganze und rationale Zahlen. Durch Fibonacci wird zudem ein bedeutender mittelalterlicher Gelehrter an Friedrichs Hof kommen, der Schotte Michael Scotus. Er hatte die Schriften des Aristoteles aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt und Kommentare zu dem arabischen Philosophen Averroes verfasst. Zunächst in den Diensten des Papstes war er angesichts von Friedrichs Aufgeschlossenheit gegenüber den Wissenschaften nur allzu bereit, zu seinem kaiserlichen Arbeitgeber zu wechseln. Mit Friedrich steht er in regem Kontakt, übersetzt für ihn Werke und Traktate. Fragenkataloge des Kaisers an seine am Hof tätigen Wissenschaftler werden akribisch erarbeitet. Der Wissensdurst und der Erkenntnisdrang Friedrichs sind immens. Stupor Mundi, das Staunen der Welt, sollte darum sein Beiname werden. Im Jahr 1224 gründete Friedrich die Universität von Neapel. Hier wurden seine Staatsbeamten und Juristen ausgebildet, doch auch Wissenschaften aller Arten sollte die Einrichtung den Studenten des Königreichs Sizilien anbieten. Nur eines war bei schwerster Strafe verboten: das Studium an anderen Universitäten, etwa der Stauferfeindlichen in Bologna oder gar einer, die unter starkem kirchlichen Einfluss stand. Die Stunden, die Friedrich seinem Forscherdrang widmen konnte, waren rar. Politische Befriedung des Reichs und die Einbindung der nach wie vor kaiserfeindlichen, freien lombardischen Städte waren das Ziel. Nicht nur, dass sie ihm ihre Unterstützung für das immer dringender werdende Kreuzzugsunternehmen verweigerten, sie gewährten auch mehr und mehr Ketzern und Glaubensabtrünnigen Zutritt zu ihren Städten. Es kam sogar zu feindlichen Übergriffen auf Bischöfe. Honorius wie Friedrich sahen darin die Beeinflussung durch heretische Aufwiegler. Friedrich, das Wohlwollen des Papstes im Blickfeld seines politischen Interesses, erließ 1224 harte Ketzergesetze. Städte, durch die Friedrich mit seinem Heer zog, übergaben ihm der Ketzerei verdächtige Gefangene. Friedrich ließ sie foltern und nach ihren Geständnissen wegen Beleidigung und Hochverrats an der himmlischen Majestät zum Feuertod verurteilen. Zwischen Heretikern und lediglich politischen Aufwieglern, die sich gegen ihn den Kaiser verschworen hatten, unterschied er nicht. Für das Frühjahr 1226 berief er einen Hoftag ein, der in Cremona stattfinden sollte. Zu diesem sollte auch sein Sohn Heinrich der Siebte mit einem Heer aus Deutschland anreisen. Mit 9 Jahren war Heinrich alleine in Deutschland zurückgeblieben. Jetzt, 6 Jahre später, sollte der 15-jährige König endlich seinen Vater wiedersehen. Beide sahen diesem persönlichen Treffen am Rande des Hoftages mit gemischten Gefühlen entgegen. Würden sie sich fremd sein? Würden sie im anderen die eigenen Ziele wiedererkennen? Wären sie Vater und Sohn oder eben nur Kaiser und dessen verlängerter Arm in Deutschland? Als die Lombarden mitbekamen, dass das kaiserliche Heer aus dem Süden und das königlich-staufische Heer aus dem Norden vorrückten, beschlossen sie, sich nicht kampflos dem Kaiser zu ergeben, sondern zogen ihrerseits ein großes Heer zusammen, das mit vereinten Kräften dem verhassten Staufer und seinem Sohn die Stirn bieten sollte. Sie hatten einen starken Verbündeten, der mit ihnen gegen die Staufer paktierte, Papst Honorius III., der mit dem Vorrücken der Armeen seinen gefürchteten Albtraum einer staufischen Umklammerung erneut Wirklichkeit werden sah. Ja, mehr noch, nämlich die völlige Unterwerfung des Reichs unter den staufischen Macht- und Herrschaftsanspruch. Am Klausenpass kam das Heer Heinrichs des Siebten auf seinem Vormarsch durch das Etschtal zum Stehen. Die Veroneser hielten den Weg in den Süden versperrt. Unverrichteter Dinge musste Heinrich mit seinem Heer wieder umkehren Sohn und Vater sahen sich nicht. Friedrich war entrüstet. Die lombardischen Städte hatten sich der Majestätsbeleidigung und des Hochverrats schuldig gemacht. Er rief Honorius als Vermittler an. Doch dieser zögerte natürlich und rang dem Staufer am Ende Kompromisse ab, die dieser als Demütigung empfunden haben muss. Im Gegenzug mussten die lombardischen Städte vertraglich 400 Ritter für den Kreuzzug stellen. Jedoch sollte Friedrich auf diese lombardische Verstärkung vergeblich warten. Und Honorius sollte die dadurch erneute Verzögerung des Kreuzzuges nicht mehr erleben. Er starb am 18. März 1227. Bereits einen Tag später wurde der neue Papst gewählt, Kardinalbischof Hugo von Ostia, ein glühender Anhänger des 1226 verstorbenen Franz von Assisi und Neffe Papst Innozenz III., jenes Papstes, dessen Mündel Friedrich als Kind gewesen war. Der 60-jährige studierte Theologe und Jurist wählte den Namen Gregor der IX. Schaudernd muss Friedrich die Namenswahl als ein Omen zur Kenntnis genommen haben, denn der Vorgänger Gregors gleichen Namens war als die Zuchtrute Gottes in die Geschichte eingegangen. Mit unerbittlicher Härte hatte Gregor der VII. Den Vorrang der päpstlichen Gewalt vor der kaiserlichen auf seine Fahnen geschrieben. Auf Händen und Füßen war der Salierkönig Heinrich IV. Vor 150 Jahren auf seinem Gang nach Canossa seinem päpstlichen Gegner über die Alpen entgegengekrochen, um ihm barfuß und im Büßergewand gegenüberzutreten und ihn um seine Absolution anzuflehen. Diese Demütigung eines gesalbten Monarchen hatte Friedrich allzu deutlich vor Augen, als er von der Namenswahl erfuhr. Und bald sollte er auch am eigenen Leib zu spüren bekommen, welch mächtiger Gegner den apostolischen Stuhl im Vatikan eingenommen hatte. Die beiden Schlüssel des Himmelreichs, den irdischen wie auch den himmlischen, sollte dieser Papst für sich alleine beanspruchen. Bereits sein Antrittsschreiben an den Kaiser enthält die unmissverständliche Mahnung an Friedrich, sein Kreuzzugsgelübde einzuhalten. Im Frühjahr 1227 kam ein Gesandter des Sultans Al-Kamil, der Emir Far-Adin, an Friedrichs Hof. Er brachte großzügige Geschenke des Sultans mit, darunter einen weißen Gärfalken. Dieser galt wegen seiner Schönheit und Seltenheit als der wertvollste Jagdfalke im Mittelalter. Friedrich, sicherlich der kundigste Ornithologe seiner Zeit und selbst ein leidenschaftlicher Falkner, war hellauf begeistert. Der Emir staunte nicht schlecht, als er mit eigenen Augen sah, wie der christliche Kaiser lebte. Christliche, jüdische und arabische Gelehrte, Dichter und Künstler fand er am Hof vor. Verblüfft stellte er bald fest, dass der Kaiser auch einen eigenen Harem unterhielt, aus dem Friedrich die anmutigsten und schönsten Tänzerinnen für seine prachtvollen orientalisch geprägten Feste am Hof rekrutierte. Friedrich fand in dem gebildeten Emir einen ebenbürtigen Gesprächspartner. In arabischer Sprache erörterten sie Fragen der Geometrie, der Mathematik und der Naturwissenschaften sowie der Philosophie und der Logik. Der eigentliche Grund für den Besuch des Emirs war jedoch ein anderer. Sultan Al-Kamil war in arger Bedrängnis. Zwar hatte er am Ende das Kreuzfahrerheer bei Damietta doch noch besiegen können, aber seine Freude über den Sieg sollte nur von kurzer Dauer sein. Seine eigenen Brüder, Al-Muazzam in Syrien und Al-Ashraf in Mesopotamien, waren ihm in den Rücken gefallen und schickten sich an, sich mit einem anderen mächtigen muslimischen Gegner aus dem Osten zu verbünden, dem Sultan des großen Choresmir-Reichs, Jalal ad-Din. Dieser hatte das fast Unmögliche geschafft, nämlich die Mongolen zurückzudrängen. Mit der gewaltigen Streitmacht des Choresmir-Sultans im Rücken sah Al-Muazzam sich bereits als Herrscher über Ägypten. Sultan Al-Kamil sah nur noch eine Möglichkeit, nämlich die, den christlichen Kaiser um Hilfe zu bitten. Noch einmal bot er den Christen darum Jerusalem an. Doch er hätte mit seinem kampfentschlossenen Bruder Al-Muazzam rechnen müssen, dem ja Jerusalem unterstand. Der erklärte kurzerhand, er sei kein Mann des Friedens, er verwende das Schwert, um die Kreuzfahrer zu vernichten, und rief den Dschihad, den heiligen Krieg, aus. Friedrich, trotz seiner unverhohlenen Sympathie für den Emir und seinen Herrn, hielt sich mit Zusagen sehr bedeckt und entsandte Erzbischof Berar dennoch mit einem wertvollen Geschenk zu Sultan Al-Kamil, seinem eigenen Reitpferd. Tausende von Pilgern waren den ganzen Sommer 1227 über bis nach Süditalien gezogen und siedelten sich in den riesigen Zeltstätten in der Ebene rund um Brindisi an, jenes Hafens in Apulien, von dem aus die Kreuzfahrer zusammen mit dem Kaiser, den Ordensrittern und den Fürsten des Reichs ihren Kreuzzug ins Heilige Land beginnen sollten. 50 Schiffe lagen bereit, bei Weitem zu wenig, um alle Menschen mit an Bord nehmen zu können. Der pestilenzartige Gestank, der aus der Ebene aufstieg, muss selbst für die Menschen dieser Zeit unerträglich gewesen sein. Ein Wettlauf gegen die Zeit begann. Als Friedrich mit seinem Gefolge eintrifft, ist er in Begleitung Isabellas, seiner kindlichen Gemahlin. Für einen Augenblick befällt ihn ein Gefühl der Ohnmacht. Mit einem solch gewaltigen Pilgeransturm aus allen Ländern Europas hat er nicht gerechnet. Eine Vorahnung lässt ihn seine junge Frau vorsichtshalber nach Otranto in sein Jagdschloss bringen. Ausgestattet mit einer scharfen Beobachtungsgabe hat er vor allen anderen erkannt, dass sie schwanger sein muss. Wieder zurück in Brindisi überwacht der Kaiser persönlich das Beladen der Schiffe. Ende August laufen die ersten Schiffe aus. Doch wie bereits beim Kreuzzugsunternehmen seines Vaters in Messina, lauert auch der Tod in Brindisi. Nahrungs- und Wasservorräte waren für den Ansturm der Pilgermassen viel zu knapp kalkuliert worden. Eine verheerende Seuche breitet sich in den Zeltlagern aus. Die Menschen erkranken scharenweise an Malaria und Typhus, infolge der in der Hitze faulig werdenden Wasservorräte und der verderblichen Nahrungsmittel. Landgraf Ludwig von Thüringen, ein mächtiger Reichsfürst, den Hermann von Salza für das Unternehmen gewinnen konnte, sitzt mit fieberglänzenden Augen und schweißbedeckter Stirn im Kommandozelt des Kaisers. Rauch von verbrannten Tannennadeln, Minze und Harzen des Lorbeerbaums erfüllt den Raum. Doch er schafft keine Linderung. Der Landgraf hustet und atmet schwer. Als ihn starker Schüttelfrost befällt, haben sie Gewissheit. Die todbringende Seuche hat sich bis ins kaiserliche Zelt ausgebreitet. Wenig später erkrankt auch Friedrich. Seine Ärzte raten beiden zur Schonung, aber sowohl Friedrich als auch Ludwig schlagen die Warnung in den Wind. Zum Sterben ist später Zeit, jetzt gilt es, Jerusalem zu befreien. Zusammen mit Ludwig von Thüringen schifft Friedrich sich am 8. September 1227 ein. Nach 2 Tagen auf See müssen sie umkehren. Ludwig von Thüringens Zustand verschlechtert sich zusehends. Heftige Fieberschübe führen bereits zu Lähmungen. Als sie in Otranto eintreffen, ist es zu spät. Ludwig stirbt nur einen Tag später. Friedrich ist erschüttert und selbst bereits schwer von der todbringenden Krankheit gezeichnet. 20 seiner Kriegsgalären müssen jetzt ohne ihn den anderen Schiffen folgen. Er selbst lässt sich nach Pozzuoli bei Neapel bringen, um in den dortigen Heilbädern zu genesen. Im Mai des nächsten Jahres wolle er mit abermals verstärktem Heer nachfolgen. Als Papst Gregor erfuhr, dass Friedrich sein Kreuzzugsgelübde nicht erfüllt hatte, reagierte er ohne jegliches Verständnis und ohne Gnade. Hasserfüllt exkommunizierte er Friedrich am 29. September 1227 in der päpstlichen Residenz von Anagni. Friedrichs Boten, die in aller Eile Entschuldigungs- und Bußschreiben des Kaisers übermittelten, um den Kirchenbann wieder aufzuheben, ließ der Papst gar nicht erst zu sich vor. Auch Friedrichs Versprechen, erneut zum Kreuzzug aufzubrechen, lehnte er ab. Stattdessen wiederholte er die Exkommunikation noch einmal im November in der Peterskirche. Der Papst hatte dem Kaiser des Römischen Reichs seinen ganz persönlichen Krieg erklärt. Die kaiserliche Kanzlei arbeitete auf Hochtouren. die Unversöhnbarkeit des Papstes und die Wiederholung der Exkommunikation im Herzen Roms machte die wahre Absicht des Papstes nur allzu offenbar. Gregor plante die vollständige Entmachtung Friedrichs. Um dieses Ziel zu erreichen, stellte er sogar sein so vehement vertretenes Interesse am Kreuzzug vollkommen zurück. Stur und unnachgiebig nahm er die Gefährdung des gesamten Kreuzzugs in Kauf. Friedrich sandte Briefe an die Könige und Fürsten in Europa. Seine Rundschreiben fanden Gehör, nicht nur bei den Mächtigen, sondern auch im Volk. Der Papst indessen suchte in den lombardischen Städten seine Verbündeten zum großen Schlag gegen Friedrich. Sizilien solle aus den Klauen des staufischen Unterdrückers befreit werden und dem wahren Eigentümer der Kirche zugeführt werden. Er zog Streitkräfte zusammen. Die Absicht war eindeutig. Der Papst wollte in Friedrichs Königreich einfallen. Ein drittes Mal verkündete er am Gründonnerstag, dem 23. März 1228, in der Peterskirche die Exkommunikation des Kaisers. Durch Arglist habe der Ketzer und Kirchenverächter über 40.000 Menschen bei Damietta jämmerlich zugrunde gehen lassen. Doch da ging ein Murren durch die Kirche, schwoll an, und am darauffolgenden Ostermontag war das Volk derart gegen den greisen Papst aufgebracht, dass er sich nur noch mit Mühe vor der rasenden Meute retten konnte. Die Verunglimpfung des christlichen Kaisers war dem Volk zu viel. Zu dick aufgetragen erschienen die haarsträubenden Anschuldigungen und zu offensichtlich der geplante Kriegszug des Papstes. Papst Gregor flüchtete nach Perugia. Es ist der 26. April 1228. Friedrichs Gemahlin Isabella liegt bereits seit Stunden in den Wehen. Abgezehrt liegt sie auf dem Wochenbett, die Augen tief eingefallen in ihrem hageren, totenblassen Gesicht. Das dunkle Haar hängt ihr wirr vom Kopf. Sie stöhnt, und ab und an entfährt ihr ein Fluchen. Sie gebiert das Kind eines Gebannten, eines Ketzers, eines Verräters der Kirche. Diese Teufelsbrut, wie sie in ihr wütet. Dann bäumt sie sich plötzlich mit letzter Kraft auf. Ein schmerzvolles, wimmerndes Stöhnen dringt aus ihrem weit geöffneten Mund. Etwas in ihr zerreißt. Kraftlos sinkt sie zurück, spürt Hände auf ihrem Leib, panische Hektik um sich herum. Das Kind kommt. Es ist ein Junge, viel zu groß für die zierliche kleine Kindfrau. Mit dem Kind kommt das Blut, ganze Sturzbäche sind es. Fieberhaft bemüht sich Friedrichs Leibarzt um die Stillung der Blutungen. Umsonst. Noch einmal richtet sie sich auf, betrachtet still und unter Angst und unsäglichen Schmerzen das Neugeborene, dann endlich wird ihr die Gnade einer tiefen Ohnmacht zuteil. 10 Tage später stirbt die gerade 16-Jährige an den Folgen der schweren Geburt. Friedrich lässt das Kind Konrad taufen und die Mutter im Dom zu Andria bestatten. Stellvertretend für den gerade erst geborenen König Konrad von Jerusalem übernimmt er dessen Vormundschaft. Am 28. Juni 1228 bricht Friedrich von Brindisi aus endgültig zu seinem Kreuzzug ins Heilige Land auf. Auf einer der 40 Galeeren segelt er los. 3000 Mann sind zu seiner Verstärkung angetreten, darunter auch seine eigene sarazenische Truppe aus Lucera. Muslime, die ihren Kaiser auf einen Kreuzzug gegen die eigenen Glaubensbrüder begleiten. Wie musste diese Truppe wohl auf die Kreuzfahrer gewirkt haben? Und wie erst auf die Muslime im Heerlager des Sultans Al-Kamil? Friedrich ist noch immer ein Gebannter. Der Papst tobt mit wüsten Beschimpfungen. Welche teuflische List habe wohl den Kaiser dazu verführt, Brindisi ohne Buße und Absolution einfach heimlich zu verlassen. Am 7. September 1228 landete Friedrich mit seinen Truppen schließlich in Akkon. Das dort versammelte Heer der Kreuzfahrer bereitete dem Kaiser einen überwältigenden Empfang. An die 500 Ritter aus den großen Orten und über 10.000 Fußsoldaten waren eingetroffen. An ihrer Spitze standen Hermann von Salza, der Großmeister des deutschen Ritterordens, Gerold, der Patriarch von Jerusalem, zusammen mit seinen Bischöfen, die beiden Brüder Pierre und Garin de Montagu, der eine der Großmeister des Templerordens, der andere der Großmeister des Johanniterordens. Keiner der Anwesenden, außer Hermann von Salza, ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass vor ihnen ein Gebannter stand, der ohne die Erlaubnis und Absolution des Papstes einfach losgezogen war. Doch das Blatt sollte sich schnell wenden. Zwei Mönche des franziskanischen Bettelordens landeten wenige Tage nach Friedrich in Akkon. Mit im Gepäck führten sie einen Brief des Papstes Gregor. Der Patriarch von Jerusalem solle die Exkommunikation des Kaisers im Heiligen Land bekannt machen. Die christlichen Orden hätten ihm ohne Aufschub die Gefolgschaft zu verweigern. Gerold, der Patriarch von Jerusalem, sprühte nur so vor Hass. Wie hatte der Kaiser, ein Gebannter, sie alle nur so täuschen können? Er wurde zu Friedrichs erbittertem Gegner und betrieb mit Vehemenz die Spaltung der Kreuzfahrer. Hermann von Salza jedoch blieb Friedrich gegenüber loyal. Nur wenige Tage später erreicht Sultan Al-Kamil auf sehr verschlungenen Wegen ein versiegeltes Schreiben. Als Absender zeichnen Ritter des Templerordens verantwortlich. Sie würden ihm, dem Sultan, gerne ein Geschäft vorschlagen. Der Sultan ist erstaunt. Mit erschreckender Präzision wird da ein perfider Plan vorgelegt. Friedrich, der Kaiser, soll sterben. Für seine Entführung würden sie gerade stehen, dann aber bräuchten sie willige Vollstrecker aus den Reihen des Sultans. Er möge ihnen helfen, sie von diesem Ketzer zu erlösen. Wenn er selbst aus politischen Gründen Bedenken habe, nun, es gäbe doch die Assassinen, deren Anführer, der Alte vom Berg, sei zwar tot, aber damals zu Zeiten des erhabenen Saladin habe man sich doch bestens miteinander arrangiert. Ob die Assassinen wohl an einer neuerlichen Zusammenarbeit mit den Templern interessiert wären und gedungene Mörder stellen würden, die den Kaiser... Angewidert lässt Al-Kamil das Schreiben aus den Händen fallen, verpackt es und schickt es zusammen mit wertvollen Geschenken an Friedrich. Zu groß ist seine Achtung vor dem Kaiser. Friedrich bleibt in Akkon, entschlossen, sich sein Königreich Jerusalem zurückzuerobern. Um die verunsicherten Kreuzfahrer wieder für sich und vor allem für die Sache zu gewinnen, erklärt er dem Heer feierlich seinen Rücktritt als oberster Heerführer. Diese Rolle habe Christus für ihn übernommen. Alle Befehle würden von jetzt an im Namen Jesu Christi erteilt. Als Friedrich nun wieder Verhandlungen mit Al-Kamil aufnehmen wollte, hatte sich die Lage bei den Muslimen geändert. Sultan Al-Muazzam, Al-Kamils Bruder und Widersacher, war tot. Der jüngere Bruder Al-Ashraf suchte daraufhin wieder die Annäherung an Sultan Al-Kamil. Jetzt könne man doch, ganz unter Brüdern, das syrische Reich des Toten unter sich aufteilen. Gesagt, getan. Sie griffen Al-Muazzams Nachfolger, seinen 20-jährigen Sohn, mit vereinten Kräften an und jagten ihn bis nach Damaskus. Dass der junge Thronerbe ihr eigener Neffe war, störte sie nicht im geringsten. Al-Ashraf, von jeher wankelmütig, beschloss, die Oberherrschaft seines ältesten Bruders Al-Kamil anzuerkennen. Sultan Al-Kamil war damit zum unumstrittenen Herrscher der ayyubitischen Muslime aufgestiegen, war wieder ein mächtiger Gegner. Der Kaiser war in arger Bedrängnis, sein Heer war viel zu klein, es bestand nur noch aus einem kümmerlichen Rest der eigenen sarazenischen Truppen, verstärkt allerdings durch die ihm die Treue haltenden Ritter des Deutschordens und der Soldaten der süditalienischen Städte sowie der Genueser und Pisaner. Ein Kampf erschien vollkommen aussichtslos. Er beschloss, das zu tun, was er am besten konnte. Auf Gott vertrauen und mit Worten überzeugen. Ein schrecklicher Nervenkrieg zwischen Friedrich und Al-Kamil begann. Ein Ziehen und Zerren um Kompromisse, Vorrechte und Zugeständnisse. Doch es floss kein Blut. Stattdessen floss Tinte. Patriarch Gerold schrieb seitenweise Briefe mit Hasstiraden gegen den Kaiser. Dieser biedere sich bei den Muslimen an, selbst sie würden ihn verachten, diesen völlig machtlosen, von der eigenen Kirche geächteten. Aber auch die Muslime verstanden die Haltung ihres Sultans Al-Kamil nicht. Sie wollten den Dschihad, den Heiligen Krieg. Dieser bartlose, rothaarige, schielende Kaiser, noch nicht einmal 200 Dirhams könne man für ihn erzielen, würde man ihn als Sklaven verkaufen. Im Januar gerieten beide Herrscher unter gewaltigen Druck. Friedrich, weil er den Angriffen des Patriarchen Gerold nicht mehr lange standhalten konnte und außerdem Nachricht aus Süditalien erhielt, der Papst sei mit einer Streitmacht in den Süden Italiens eingefallen, sein eigener Schwiegervater Johann von Brienne, der Friedrich inzwischen wie die Pest hasse, führe das päpstliche Heer an. Und Al-Kamil war in Bedrängnis, weil es seinem jungen Neffen gelungen war, den mächtigen Sultan der barbarischen Choresmier, Jalal ad-Din, auf seine Seite zu bringen. Vor Damaskus wurde es jetzt brenzlig für Al-Kamil. Friedrich wusste das und plusterte seine kleine Streitmacht vor Jaffa auf, so gut es eben ging. Der Bluff wirkte. Der bedrängte Sultan signalisierte Friedrich sein Einverständnis, noch einmal neu zu verhandeln. Dieses Mal wolle er den Forderungen des Kaisers Gehör schenken. Nach erneut zähem Ringen schlossen die beiden Kontrahenten Friedrich und Al-Kamil am 18. Februar 1229 durch Boten endlich den ersehnten Friedensvertrag. Jerusalem, Bethlehem, Nazareth und Jaffa wurden an die Christen zurückgegeben. Überall im Land sollten Pilger künftig Zugang zu den heiligen Städten erhalten. Das Heilige Kreuz aber, die wichtigste Reliquie der Christenheit, war verschollen. In Jerusalem sollten die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom Eigentum der Muslime bleiben, wobei beide auch von Christen besucht werden dürften. Für die Muslime ist der Felsendom ein Heiligtum, denn von dort aus war ihr Prophet Mohammed während seiner Nachtreise in den Himmel gefahren. 10 Jahre sollte der Frieden im Land gelten. Persönlich sind sich Friedrich und Al-Kamil wohl nie begegnet, obwohl sie große Sympathien füreinander hegten. Es war der erste Kreuzzug, der ohne einen einzigen Schwertstreich zu Ende ging. Unter wütenden Protesten der Tempelritter und der Ritter des Hospitaliterordens zog Friedrich schließlich am 17. März 1229 in Jerusalem ein. Die in der Stadt ansässigen Barone hielten sich bedeckt und versteckten sich in ihren Häusern. Der Patriarch von Jerusalem, Gerold, hatte wutentbrannt dem Erzbischof von Caesarea befohlen, ein Interdikt gegen die Stadt zu schleudern, sollte sie den gebannten Kaiser empfangen. Der Erzbischof tat, wie ihm geheißen. Doch Hermann von Salza und die Ritter des Deutschen Ordens, die Erzbischöfe Berra von Palermo und Jakob aus Capua, sowie englische Bischöfe ließen sich nicht einschüchtern. Vom triumphalen Einzug des Kaisers und seines Gefolges angelockt, wagten sich nun auch mehr und mehr Pilger unter den Zug des Kaisers. Am nächsten Tag krönte sich Friedrich in der Grabeskirche eigenhändig zum König von Jerusalem. In seiner Krönungsrede erklärte er feierlich, dass Gott ihn zum Nachfolger König Davids eingesetzt habe. Auf dem schnellsten Wege wollte Friedrich jetzt nach Hause in sein Königreich Sizilien. Die Nachrichten, die er von dort Ende Januar 1292 erhielt, waren alarmierend. Soldaten des Papstes mit dem Feldzeichen der Schlüssel des heiligen Petrus hielten bereits halb Apulien besetzt und rückten immer weiter in Friedrichs Königreich vor. Schließlich gelang ihnen sogar die Eroberung von Monte Cassino, einer der wehrhaftesten Festungen Friedrichs. In Ermangelung des versprochenen Solds plünderten sie Kirchen und hielten sich an der geknechteten Bevölkerung schadlos. Scharenweise liefen in Friedrichs Reich verzweifelte Menschen zu den päpstlichen Befehlshabern über, in der Hoffnung auf Gnade. Der Papst löste alle Untertanen vom Treueid für den Kaiser, denn einem Feind der Kirche, einem Anhänger Mohammeds und einem Verräter an der Sache Christi dürfe kein Christ mehr Folge leisten. Doch noch leisteten in den noch nicht eroberten Städten die Menschen Widerstand. Papst Gregor griff zum Äußersten. Durch ihm treu ergebene Bettelmönche ließ er eine Nachricht verbreiten, die ganz Süditalien erschütterte und die die letzten Bastionen der Kaisertreuen sprengen sollte. Friedrich, der Kaiser, sei tot, gestorben auf dem Kreuzzug. Es ist der 10. Juni 1229. Die Menschen in Brindisi trauen ihren Augen nicht. Im Hafen ist eine große Galeere gelandet. Kaiserliche Soldaten überall. Wertvolle Fracht wird entladen. Reitkamele von überragender Eleganz tänzeln über den Bootssteg. Ihnen folgen arabische Vollblüter, die mit ihrem hohen Schweif nervös nach Fliegen schlagen. Käfige mit fauchenden Raubkatzen werden vorsichtig auf Karren vom Schiff gerollt. Falkner tragen edle Jagdfalken stolz von Bord. Ein erschrockenes Murmeln geht durch die Menge, als ein weißer Elefant majestätisch und mit einem kunstvoll gefertigten Holzaufbau auf dem Rücken an Land schreitet. Noch niemals zuvor hatten die Menschen in Apulien ein solch gewaltiges Tier zu sehen bekommen. Und dann, endlich, erscheint er, der Kaiser. Er lebt und ist zurück. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht in Süditalien. Scharenweise laufen die Menschen wieder zu den kaiserlichen Truppen über. Einem Sturmwind gleich wird Friedrich Apulien binnen 3 Monaten mit seinen sarazenischen Kriegern zurückerobern. Gnadenlos wird er Verräter bestrafen. Sendschreiben aus seiner Kanzlei, die er in Windeseile verbreiten lässt, kündigen abtrünnigen Städten ein geradezu bestialisch klingendes Strafgericht an. An der Stadt Sora wird er ein grausames Exempel statuieren. Nach heftigen Kämpfen wird sie eingeäschert, ihr Verwalter, dem Friedrich sie anvertraut hatte, wird nach seinem Verrat vor den Toren aufgehängt. Nach 3 Monaten sind die Schlüsselsoldaten in die Flucht geschlagen. Papst Gregor muss sich seine militärische Niederlage zähneknirschend eingestehen. Doch Friedrich, der siegreiche Kaiser, möchte Frieden. Wieder übernimmt Hermann von Salza die diplomatischen Verhandlungen mit dem Papst. Immer wieder reist er nach Rom, redet mit Engelszungen auf den halsstarrigen Greisenpapst ein. Dann endlich, nachdem die mächtigen geistlichen und weltlichen Fürsten aus Deutschland für Friedrich bürgen, gibt Gregor nach. Am 28. August 1230 wird Friedrich in Ceprano vom Kirchenbann erlöst. 4 Tage später steht er Gregor persönlich in dessen Familienresidenz in Anagni gegenüber. Der Papst schließt Friedrich in seine Arme und begrüßt ihn mit dem Friedenskuss. Den mit Sultan Al-Kamil geschlossenen Friedensvertrag erkennt er an und lässt dies auch Gerold, den Patriarchen von Jerusalem, wissen. Eilige päpstliche Sendschreiben ermahnen auch die Ritter des Templerordens und der Johanniter, den Waffenstillstand einzuhalten. Endlich ist Frieden. Nach all den Jahren der Auseinandersetzungen, der Kämpfe, Friedensbemühungen, des Hasses und des Zorns, war Müßiggang etwas, das Friedrich nicht kannte. Er war mittlerweile 37 Jahre alt. Zum ersten Mal hatte er unbeschwert Zeit. Für sie. Für die schöne Markgräfin Bianca Lancia. Im Gefolge ihres Bruders Manfred, einem engen Vertrauten des Kaisers, war sie unmittelbar nach Friedrichs Rückkehr aus Jerusalem, aus dem Piemont nach Foggia gekommen. Friedrich hatte viele Frauen in seinem Leben gehabt, einige hatten ihm Kinder geboren, aber eine wirkliche Gefährtin, der er vertrauen konnte und die seinen kühnsten Gedanken nicht nur ohne Scheu, sondern mit großer Neugier folgte, war unter all den Frauen nicht gewesen. Mit ihr, Bianca, kam auf dem Höhepunkt seiner politischen Macht auch das private Glück. Keine andere Frau war mehr von Interesse. Selbst die schönen exotischen Frauen aus seinem Harem, die so oft um seine Gunst buhlten, reizten ihn nicht mehr. Der Kaiser hatte nur noch Augen für Bianca Lancia. Im Gegensatz zu allen anderen Frauen war sie ständig in seiner Nähe, schlief an seiner Seite, durchwachte Nächte mit ihm, wenn Fragen ihn bedrängten, über Mensch und Natur, über das Nacheinander der Schöpfung und die Rolle Gottes in dieser natürlichen Abfolge. Sie hielt sie aus, seine Fragen, und sah in ihm nie den Ketzer, den Abtrünnigen, sondern den Fragenden, den Geliebten. »Warum ich?« fragte sie ihn eines Tages in einer schwachen Minute. »Weil du bist wie ein Baum, tief verwurzelt in deinem Boden, in deiner Seele, und deine Äste möchten wie die meinen bis in den Himmel ragen. Dort oben berühren sie sich, begegnen sich. Und die anderen, bot sie nach, waren nicht wie Bäume, sondern wie Äste, die mir, dem großen schattigen Baum mit den nistenden Vögeln in der Krone, einfach aufgepfropft wurden. Sie lebten durch mich. Du aber bist ganz du, ganz Frau. In lauen Sommernächten weist sie manchmal den Kämmerer an, sie nicht zu stören. Dann kleidet sie sich in hauchdünne Gewänder, serviert Wein, Käse, Feigen und Brot und entblößt für den erhabenen Kaiser ihre weiß schimmernden Brüste. Sie genießt es, wenn er sie mit seinen Händen fasst, um dann ihre Brustwarzen spielerisch mit seinen Fingern zu necken. Ein Spiel, das er alsbald seinen Lippen, dann seiner Zunge überlässt. Sie lieben sich mit einer Leidenschaft, die sich aus tiefsten Verschüttungen an die Oberfläche wagt. Mit gieriger Unersättlichkeit schmiegen sie sich aneinander, ineinander, erkunden Regionen ihrer Körper, die nie zuvor ein Lichtstrahl berührt hatte. Friedrich bremst, verlangsamt das Tempo, lässt sie seine Zärtlichkeit spüren und die Vertrautheit, die zwischen ihnen ist. Drei Kinder wird sie Friedrich gebären. Zuerst eine Tochter, Konstanze, dann zwei Jahre später im Jahr 1232 den Sohn Manfred und 1233 noch eine Tochter, Violante. Manfred wird unter all seinen Kindern sein Liebstes sein und dem Vater bis weit über den Tod hinaus treu ergeben. Mit ihm zusammen wird Friedrich sein berühmtes Falkenbuch schreiben. In Friedrichs Herz war Frieden eingekehrt. Das heilige Land war befriedet und mit dem Papst hatte er sich ausgesöhnt. 1231 machte er sich mit einem großen Stab von 40 Juristen unter der Leitung seines Großhofjustiziars Petrus de Venea an die Ausarbeitung und Umsetzung umfangreicher Gesetze. Vor der Sommerhitze fliehend, hatte Friedrich sich mit seinem Stab in die mächtige Normannenburg oben im Bergland bei Melfi zurückgezogen. 219 Gesetze gingen aus den Konstitutionen von Melfi hervor, die zum Teil in Süditalien bis ins 19. Jahrhundert hinein noch ihre Gültigkeit behalten sollten. Die Erfahrungen während seiner Abwesenheit hatten ihn gelehrt, dass sein Königreich nur bestehen könne, wenn die Hoheitsgewalt des Staates von einem einzigen Willen ausginge, dem des Herrschers. Es muss also der Cäsar, der Justitia Vater und Sohn, Herr und Knecht sein. Er alleine, als der von Gott eingesetzte Herrscher, sah sich als Garant für den von Gott gewollten Frieden und die Gerechtigkeit im Land. Er alleine konnte Schutz für seine Untertanen und die Kirche bieten, die Wirtschaft nach seinen Maßgaben fördern und durch den Unterhalt eines Söldnerheeres die Landesverteidigung garantieren. Infolgedessen beschnitt Friedrich die feudalen Rechte und setzte besoldete Beamte ein, die direkt der Krone unterstellt waren. Das Finanzwesen wurde zentralisiert und von der Kirche getrennt. In Wirtschaft und Handel errichtete er Staatsmonopole. Die Ärzteschule in Salerno reformierte er drastisch und sorgte für eine umfassende Ärzteausbildung. Das Examen war künftig von seinen königlichen Beamten nach seinen strengen Vorgaben abzunehmen. Darüber hinaus erließ er das erste Umweltschutzgesetz zur Wahrung der Luftreinheit, auch eine Lehre, die er aus seiner schweren Erkrankung vor dem Kreuzzug gezogen hatte. Unteritalien wurde zu einem modernen Staat nach den Regeln eines beinahe schon aufgeklärten Absolutismus. Friedrich hatte damit den Weg in die Neuzeit beschritten. Er war seiner eigenen Zeit weit voraus. Der Papst sollte ihn umgehend für das Gesetzeswerk rügen. In deinem Reich wagt niemand ohne deinen Befehl die Hand oder den Fuß zu bewegen. Er sollte hierin Recht behalten. Als Friedrich auf Sizilien gegen die aufständischen Städte Catania, Syrakus und Nikosia einen Feldzug startete, gingen seine Soldaten mit unerbittlicher Grausamkeit vor. Trotz der modern anmutenden Gesetze war Friedrichs Geist noch immer ganz vom mittelalterlichen Denken geprägt. Im Grunde seines Seins sah er sich von der göttlichen Ordnung getragen. Jeder Verstoß gegen die kaiserliche Macht war darum ein Verstoß gegen die von Gott gewollte Ordnung und musste geahndet werden. Seine Grausamkeit in der Bestrafung prägte die negative Seite seines Herrscherbildes. Aus Deutschland kamen beunruhigende Nachrichten. Heinrich der Siebte, Friedrichs Sohn und deutscher König, schoss quer. Verliebt hatte er sich und bat darum den Vater, sich von seiner sehr viel älteren Frau Margarete von Österreich trennen zu dürfen, um stattdessen die Geliebte Agnes von Böhmen zu heiraten. Der Vater reagierte mit Unverständnis. Dann brüskierte Heinrich mehr und mehr die Reichsfürsten, die 1230 für Friedrich gebürgt hatten und damit den Papst zur Aufhebung des Kirchenbanns gegen Friedrich bewegen konnten. Heinrich bevorzugte die Städte, das aufstrebende Bürgertum und den niederen Adel. Eigenmächtig war er 1229 in Bayern eingefallen, als der bayerische Landesherr auch noch von einem gedungenen Mörder aus dem Osten umgebracht wurde, munkelte man, dass Heinrich die berüchtigte Assassinensekte zu Hilfe gerufen habe. Als er auch noch Straßburg angriff und verwüstete, weil die Stadt den päpstlichen Legaten gegen seinen Willen aufgenommen hatte, brauste ein Sturm der Entrüstung der mächtigen Reichsfürsten gegen ihn an. Er musste klein beigeben und ihnen auf dem Reichstag in Worms 1231 umfangreiche Privilegien einräumen. Dieses Fürstenprivileg, die Constitutio in favorem Principum, bestätigte die Stellung der weltlichen und geistlichen Fürsten als Landesherrn mit eigener Gerichtsbarkeit, eigenem Münz- und Zollrecht. Friedrich blieb angesichts der Sackgasse, in die sie sein eigener Sohn infolge seines fehlenden politischen Weitsinns geführt hatte, keine andere Wahl mehr, als das Gesetz zu bestätigen. Es schwächte die Position des Herrschers und verhinderte den Aufbau einer zentralen Reichsgewalt, wie er sie in Sizilien geschaffen hatte. Das Fürstenprivileg begründete die künftige föderale Ordnung Deutschlands und damit seinen Weg in eine Nichtnation. Für den November 1231 rief Friedrich einen Hoftag in Ravenna ein, zu dem auch Heinrich erscheinen sollte. Der aber kam nicht. Die Lombarden, seit jeher kaiserfeindlich, hatten wie bereits 1226 die Pässe gesperrt. Da aber Fürsten aus Deutschland trotz Sperrung der Pässe bis nach Ravenna gelangt waren, ließ Friedrich die Ausreden seines Sohnes nicht gelten. Zudem war der Gotthardpass frei. Heinrich hatte sich den Zugang durch den Kauf von Uri gesichert, das er dem Vorbesitzer, dem Grafen von Habsburg, abgekauft hatte. Friedrich verhängte die Reichsacht über die Lombardische Liga und bestellte seinen Sohn zum nächsten Reichstag in Aquileia ein Jahr später. Dieses Mal folgte Heinrich dem väterlichen Befehl. Zum Reichstag selbst wurde er allerdings nicht vorgelassen. Stattdessen musste er im friaulischen Cividale eine demütigende Maßregelung des Vaters über sich ergehen lassen, die so weit führte, dass er den Papst schriftlich um seine eigene Exkommunikation bitten musste, für den Fall, dass er den Eid, den er seinem Vater, dem göttlichen Augustus, geleistet hatte, brechen sollte. Heinrich kehrte verbittert und enttäuscht nach Deutschland zurück und handelte so planlos und gegen die Interessen seines Vaters wie zuvor. Überall suchte er nach Verbündeten, bot Geld und Ländereien an. Als er sich auch noch im Dezember 1234 mit den Lombarden, den schlimmsten Feinden seines Vaters, verbündete, war das Maß gestrichen voll. Das war Hochverrat. Februar 1234. Friedrich wird nach seinem Feldzug gegen die sizilischen Abtrünnigen in aller Eile nach Apulien gerufen. Die Markgräfin Bianca Lancia sei schwer erkrankt. Verzweifelt muss er erkennen, dass die Geliebte im Sterben liegt. Seine Kinder, die er mit ihr zusammen hat, fallen ihm weinend und verunsichert in die Arme. Konrad, sein Sohn aus der Ehe mit Jolante, schluchzt herzzerreißend. Er hatte Bianca Lancia geliebt. Wie eine Mutter hatte sie sich um ihn gekümmert. Mit stumpfen Augen blickt sie Friedrich bittend an. Er hat verstanden. Vor Zeugen wird er sich zu ihr auf ihr Sterbebett legen, sich damit den Vollzug der Ehe bestätigen lassen, um ihre gemeinsamen Kinder nachträglich zu legitimieren. Zum dritten Mal wird Friedrich Witwer. Es ist der 4. Juli 1235. Mit großem exotischen Gepränge war Friedrich aus Italien über die Stauffer-Residenz Wimpfen nach Worms gezogen. Noch nie zuvor hatten die Menschen in Deutschland so viele fremdartige Tiere gesehen. Kamele, Dromedare, Leoparden, die an glitzernden Halsbändern von ihren dunkelhäutigen Wärtern geführt werden, Affen, die sich wie wild gebärden, ihre Zähne fletschen und ihre kleinen behaarten Händchen nach den Umstehenden ausstrecken und sie um Futter anbetteln. Entsetzt und voller Schrecken weichen die Menschen zurück. Mit ungläubigem Staunen nehmen sie die verschleierten Frauen wahr, die ihnen aus kohleumrandeten Augen neugierige Blicke zuwerfen, der Harem des Kaisers. Sie fürchten sich, als sie die schwer bewaffneten, fremd anmutenden Sarazenen erblicken, die Leibgarde Friedrichs. In ihrer Mitte führen sie auf einem Reitpferd einen Gefangenen. Seine Hände hat man ihm auf den Rücken gebunden. Er hält den Blick gesenkt, in der stillen, doch vergeblichen Hoffnung, die Gaffer mögen ihn nicht erkennen. Es ist König Heinrich. Im Dom zu Worms hält Friedrich Gericht über den eigenen Sohn, wie der biblische David über seinen abtrünnigen Sohn Absalom. Dieses Bild wird Friedrich den Wormser Bürgern nahelegen. Tränen überströmt, wirft sich der Sohn vor dem Richterstuhl des Vaters auf den steinernen Boden. Die Arme weit ausgebreitet, wie Christus am Kreuz. Er fleht ihn an um Vergebung. Doch Friedrich bleibt ungerührt. Starr blickt er auf seinen Sohn herab. Es vergeht eine Ewigkeit. Ein Murren geht durch die Menge. Warum lässt der Vater nicht endlich Gnade walten? Der Anblick des Gedemütigten ist unerträglich. Einige der Fürsten bitten vorsichtig um ein Ende der beschämenden Szene. Endlich gibt der Imperator das ersehnte Zeichen. Hermann von Salza tritt zu Heinrich und hilft ihm auf. Zitternd und blass vor Angst erklärt Heinrich seinem Vater seinen Thronverzicht. Der sitzt wie versteinert. Er hebt sich nur langsam, so als laste die Krone zentnerschwer auf seinem Haupt. Dann spricht er das Urteil. Auf Hochverrat stehe der Tod. Doch für ihn, seinen Sohn, wandle er es aus väterlicher Barmherzigkeit in lebenslange Haft. Dann sinkt der Vater erschöpft zurück. Umgehend wird Heinrich von groben Händen gepackt und in den Kerker geworfen. Dort auf fauligem Stroh liegend, in feuchter, kalter Dunkelheit, dringen nur 9 Tage nach diesem fürchterlichen Urteil Jubelrufe in die Einsamkeit seiner Zelle. Wie Peitschenhiebe hallen sie in seinen Ohren. Sein Vater, Friedrich, heiratet mit 39 Jahren die Frau, die eigentlich ihm, Heinrich, einmal zugedacht worden war. Die wunderschöne englische Isabella Plantagenet. Die 21-jährige, kluge und außergewöhnliche Schönheit ist die Schwester des englischen Königs Heinrichs des Dritten. Friedrich feiert die Hochzeit mit großem Prunk und mit Vorfreude auf die reichliche Mitgift der Braut. Nach 6 Jahren Kerkerhaft, in der Heinrich an Lepra erkrankt, wird er seinem Leben am 10. Februar 1242 ein Ende setzen. Im Süden Italiens wird man den Gefangenen vom Verlies in Nicastro nach Martirano verlegen. Der Weg führt über einsame, verwilderte Bergpfade. In einem unbeobachteten Moment wird er seinem Pferd die Sporen geben und das vor Panik steigende Tier unerbittlich in die Tiefe treiben. Friedrich ist erschüttert, als er die Nachricht erhält. Er beweint den Tod seines Sohnes bitterlich und fühlt den Schmerz und die Verunsicherung eines Vaters, der kläglich versagt hat. Im Dom von Cosenza wird er ihn feierlich und mit allen Ehren eines Königs beisetzen lassen. Die Heirat Friedrichs mit der englischen Isabella brachte unter den gekrönten Häuptern Europas Frieden und Friedrich noch einmal privates Glück. Damit erfüllte sich die Hoffnung Papst Gregors, der der eigentliche Strippenzieher der staufischen und der englischen Verbindung war. Mit der Eheschließung wurde zudem ein uralter Streit zwischen Staufern und Welfen aus dem Weg geräumt. Der Welfe Otto von Lüneburg, der Thronerbe Ottos des Vierten, Friedrichs großem Widersacher aus seinen Jugendtagen, kniete sich auf dem Mainzer Hoftag im August 1235 vor Friedrich und bezeugte vor allen Anwesenden das Ende allen Haders und Hasses zwischen Welfen und Staufern. Friedrich erhob ihn in den Rang eines Herzogs und gab ihm die welfischen Güter samt der Stadt Braunschweig als kaiserliches Lehen zurück. Auf demselben Hoftag erließ er mit Zustimmung der Fürsten heilige Gesetze, wie sie genannt wurden, die den Frieden in Deutschland sichern sollten. Die mittelalterliche Fehde wurde verboten, stattdessen wurde ein Reichshofjustiziar eingesetzt und damit die Rechtsprechung der Krone unterstellt. Doch auch die bittere Erfahrung des Verrats durch den eigenen Sohn wird noch einmal durch das Gesetz heraufbeschworen. Welcher Sohn wider seinem Vater zu seinen Feinden schwört, so dass er auf des Vaters Verderbnis geht, der sei ehrlos und rechtlos in Ewigkeit, so dass er nie wieder zu seinem Recht komme. Der Mainzer Landfrieden wurde in lateinischer und in deutscher Sprache verfasst. Der Glanz, der von Friedrich ausgeht, ist so groß, dass es ihm gelingt, die mächtigen Reichsfürsten auf diesem Hoftag zu einer der gewaltigsten Maßnahmen in der Geschichte des Reichs zu bewegen. Gegen die Interessen des Papstes stimmen sie für einen Feldzug gegen die nach wie vor kaiserfeindlichen lombardischen Städte. Denn nur noch die Lombardische Liga bildet die letzte Bastion der Abtrünnigen, die den Friedenskaiser daran hindert, seinen Traum vom großen, unter ihm befriedeten römischen Weltreich zu verwirklichen. Am 27. November 1237 schlug Friedrich das feindliche Heer der Lombarden in der Schlacht von Corte Nuova, südöstlich von Bergamo. Es war eine der größten Schlachten des Mittelalters, aus denen der Kaiser gänzlich siegreich hervorging. Die Verluste der Lombardischen Liga waren immens, über 10.000 waren gefallen oder wurden gefangen genommen. Der Carroccio, der Fahnenwagen der Mailänder, wurde zum Symbol des kaiserlichen Triumphzuges. Bis zuletzt war er eisern verteidigt worden. An dessen umgeknickten Fahnenmast ließ Friedrich seinen vornehmsten Gefangenen binden, Pietro Tiepolo, den Sohn des Dogen von Venedig und Podesta von Mailand. Den Wagen selbst zog jener riesige weiße Elefant, den Friedrich aus Jerusalem mitgebracht hatte. So zog er durch Cremona, der alten Feindin Mailands. Der Kaiser ließ sich wie ein römischer Triumphator feiern. Jetzt war er kurz vor seinem Ziel. Friedrich, der Weltenherrscher, der Friedenskaiser, der Wiedererwecker des römischen Cäsarenreichs. Dann ließ er den Fahnenwagen nach Rom bringen und dort vor aller Augen auf das Kapitol stellen. Der Papst erstarrte. Wie konnte ein christlicher Kaiser sich nur derart anmaßend verhalten? Aber er musste diese zur Schaustellung kaiserlicher Macht und Siegesgewissheit dulden. Friedrich hatte die mächtigen Könige Europas auf seiner Seite und die letzten Verbündeten des Papstes besiegt. Die Lombardische Liga war bereit, sich ihm zu unterwerfen, und auch Mailand machte ihm ein Friedensangebot. Doch dann verstieg sich Friedrich an seiner eigenen Größe. Statt das Friedensangebot der Mailänder anzunehmen, verlangte er deren bedingungslose Kapitulation. Das war inakzeptabel. Die Mailänder lehnten entrüstet ab und entschlossen sich zum Widerstand. Erneut verbündeten sie sich mit Städten der Lombardischen Liga und sannen auf eine neue Kriegstaktik. Der Kampf ging weiter. Bei der Belagerung Breschas wendete sich das Blatt. Trotz der Truppenkontingente, die Friedrich aus Deutschland, Italien, England, Ungarn und sogar vom ägyptischen Sultan zu seiner Unterstützung erhielt, war Brescia nicht einzunehmen. Es war eine gigantische Materialschlacht aus Belagerungstürmen, Wurfmaschinen und Ramböcken. Als die Bewohner Brescias ihrerseits mit schweren Geschossen die Wurfmaschinen attackierten, ließ Friedrich Gefangene zur Abschreckung daran festbinden. Trotz dieser grauenhaften Schutzwelle aus lebenden Menschen wankte Brescia nicht. Und dann drehte sich das Rad der Fortuna und führte Friedrich von den Höhen des Triumphs hinunter in die Niederungen des Schicksals. In Friedrichs Heerlager brach eine verheerende Seuche unter den Pferden aus. Er musste abrücken und er hatte verloren. Ein letzter Affront, nämlich die Verheiratung seines Sohnes Enzio mit der Erbin großer sardischer Provinzen und dessen eigenmächtige Ernennung zum König von Sardinien, beschleunigte den Abstieg Friedrichs, dessen Tiefpunkt nicht lange auf sich warten ließ. Am Palmsonntag, den 20. März 1239, exkommunizierte der inzwischen weit über 70-jährige Papst Gregor Friedrich den Kaiser ein zweites Mal in dessen Leben. Am selben Tag verstarb zudem noch Friedrichs langjähriger und loyaler Gefährte Hermann von Salza. Beide Nachrichten erschütterten den Kaiser bis ins Mark. Bereits 6 Jahre zuvor waren Tausende von Menschen den Aufrufen fanatischer Bußprediger gefolgt und in langen Prozessionen durch Städte und Dörfer gezogen. Inbrünstig sangen sie das Halleluja, das von den dröhnenden, rauen Klängen eines Horns begleitet wurde. Das Weltende näherte sich. Der Abt Joachim von Fiore hatte es für 1260 vorausgesagt. Ein gottfeindlicher, furchtbarer Herrscher würde aus dem Meer aufsteigen und sich wie ein Gott anbeten lassen. Und der Papst ließ jetzt mittels Sendschreiben den ganzen Erdkreis wissen, in wem er diesen Feind Gottes, den furchtbaren Antichristen, mit dem Blick des Basilisken erkannt zu haben glaubte, nämlich in dieser Bestie Friedrich, dem sogenannten Kaiser. Hasserfüllt schleuderte Gregor seine Anklagepunkte in die Welt. Friedrich wolle die Kirche vom Erdboden tilgen. Längst schon habe er seine Kriegsmaschinen aufgestellt. Mit ismaelitischen Kampfmitteln greife er nach den Seelen der Menschen. Der Kaiser sei der schlimmste aller Ketzer, denn er habe Christus, Moses und Mohammed als die drei Betrüger des Erdkreises bezeichnet. Die Saat des päpstlichen Hasses fiel auf fruchtbaren Boden. Unter den Menschen, die in dieser Zeit längst von der Furcht vor dem drohenden Weltende ergriffen waren, machten sich Angst und Schrecken breit. Doch Friedrichs Kanzlei unter Petrus de Vinea stand den vernichtenden Stilisierungen des Papstes in nichts nach. Der Papst selbst sei ein Pharisäer und habe sich mit den lombardischen Ketzern gegen den christlichen Kaiser verbündet. Er sei in Wirklichkeit der große Drache, der Antichrist, das rote Pferd der Apokalypse, das statt Frieden Vernichtung bringe. Prunksüchtig und von unhaltbarer Genusssucht sei dieser Papst alles andere als der Stellvertreter Christi. Alle Vermittlungen seitens der Fürsten scheiterten. Die beiden Kontrahenten hatten sich voller Rage in ihre Unversöhnlichkeit verrannt. Friedrich rüstete jetzt zum Krieg gegen den Papst. Mit dem Kreuz voran marschierte er an der Spitze seiner Truppen bis in den Norden des Kirchenstaates hinein. Überall ließ er Messen lesen, segnete eigenhändig die Menschen. Er verstand sich als den wahren Sohn der Kirche. Seine Gegner aber lieferte er seinem gnadenlosen Zorn aus. Er ließ ihnen das Kreuz als Brandzeichen auf die Stirn brennen. Noch hatte er weltliche wie geistliche Fürsten auf seiner Seite. Doch dann überspannte er den Bogen. Im Mai 1241 griff er Äbte, Bischöfe und Erzbischöfe an, die aus sämtlichen europäischen Ländern zu einem vom Papst einberufenen Konzil auf 27 Schiffen von Genua aus unterwegs nach Rom waren. Sie waren chancenlos gegen seine hochgerüstete sizilische und pisanische Flotte. Es tobte eine fürchterliche Seeschlacht vor Monte Cristo, bei der die meisten Galeeren der Konzilteilnehmer im Meer versanken. Die restlichen Galeeren wurden gekapert und ihre überlebenden Passagiere, darunter hochgestellte Bischöfe und Prälaten, misshandelt und in apulische Kerker geworfen. Seinen Gefangenen, den Dogensohn und ehemaligen Mailänder Podestà Pietro Tiepolo, den er nach seinem Sieg bei Corte Nuova auf seinem Triumphzug durch Cremona gedemütigt hatte, ließ er nun zur Abschreckung in einen Ledersack einnähen und aufhängen. Die europäischen Könige versuchten zwischen Papst und Kaiser zu vermitteln. Ihre Bemühungen fanden keinerlei Gehör. Erst als Meldungen die beiden Kontrahenten erreichten, dass ein alles vernichtendes Heer barbarischer Reiterhorden aus Russland kommend bereits in Polen eingefallen war, und sich nun daran machte, in Schlesien alles mit unglaublicher Grausamkeit dem Erdboden gleichzumachen, wachten sie allmählich aus ihrer Verblendung auf und wurden gewahr, dass eine viel größere fremde Gefahr das Reich bedrohte. Herzog Heinrich von Schlesien war in der Schlacht von Wahlstatt gefallen, seinen Kopf hatten die Mongolenkrieger ihm abgeschlagen und auf einer Lanze bis vor die Tore der Stadt getragen. Die Schlacht war verloren. Aber es war zu spät. Die Fronten zwischen Papst und Kaiser waren zu verhärtet, als dass diese Gefahr, die gefürchtete goldene Horde, die beiden Kontrahenten noch einmal hätte zusammenschweißen können. Wieder rückte Friedrich auf Rom vor. Der greise Sturkopf auf dem apostolischen Thron sollte endlich zur Vernunft gezwungen werden. Aber Papst Gregor starb am 22. August 1241 in der gnadenlosen Sommerhitze Roms. In brütender Hitze fand denn auch die Wahl des neuen Papstes auf dem Palatin statt. Doch es kam zu keiner Einigung unter den Kardinälen. Mit roher Gewalt zwang man die Teilnehmer schließlich wieder zurück in den viel zu beengten, glutheißen Raum. Es waren unmenschliche Bedingungen, die sogar zum Tod eines Kardinals führten. 2 Monate später endlich einigte man sich auf den greisen Mailänder Kardinal Goffredo Castiglioni. Er nannte sich Zölestin der Vierte. Die erlittenen Qualen des Konklaves aber waren so entsetzlich gewesen, dass der neue Papst bereits 2 Wochen nach seiner Wahl verstarb. 20 Monate sollte der apostolische Stuhl daraufhin leer bleiben. Ruhe hatte Friedrich dennoch keine. Der Graben, der sich im hasserfüllten Streit mit Gregor aufgetan hatte, war zu tief und spaltete ganz Europa. Auch deutsche Fürsten fielen in dieser Zeit von Friedrich ab und schlossen sich reihenweise dem kirchlichen Lager an. Der Boden, auf dem Friedrichs Entwurf eines umfassenden Friedensreiches unter weltlicher Herrschaft gründete, war äußerst brüchig geworden. Es war der 1. Dezember 1241, als Friedrich auch privat einen weiteren herben Schicksalsschlag erleiden sollte. Er lag mit seinem Heer im Kriegslager vor Faenza, als ihn die Nachricht erreichte, seine kaiserliche Gemahlin, die englische Isabella, habe die Geburt ihres dritten Kindes nicht überlebt und auch das Kind sei verstorben. Isabella wurde 27 Jahre alt. Friedrich ließ sie in Andria neben seiner zweiten Frau Jolante bestatten. Am 28. Juni 1243 wurde der Genuese Sinibald Fiesco zum neuen Papst gewählt. Er nahm den Namen Innozenz der Vierte an. Hoffnung machte sich in Friedrich breit, er ließ Dankgottesdienste zu Ehren des neuen Papstes feiern. Doch die Friedensverhandlungen, die er nach der Papstwahl zuversichtlich aufnahm, führten zu keinem Ergebnis. Im Gegenteil. Die ungelöste Lombardenfrage verhärtete auch hier wieder die Fronten zwischen Kaiser und Papst. Alle Verhandlungsversuche Friedrichs scheiterten an der intriganten und tief misstrauischen Haltung des neuen Papstes. Buße wolle Friedrich tun, die okkupierten Kirchenstaaten zurückgeben, die gefangenen Bischöfe und Prälaten freilassen. Nur eben die Lombardenfrage, die dürfe man nicht an die Loslösung vom Bann knüpfen. Der Papst taktierte, hielt Friedrich hin. Denn insgeheim verfolgte er längst einen ganz anderen Plan, die Absetzung Friedrichs. Als Kardinal Rainer von Viterbo, ein erklärter Todfeind des Kaisers, einen Aufstand in Viterbo anzettelte und die kaiserlichen Besatzer in der dortigen Zisterne einkesseln ließ, eilte Friedrich persönlich zur Befreiung seiner kaisertreuen Truppe herbei. Rainer von Viterbo versprach freien Abzug der Eingekesselten, brach dann aber sein Wort und ließ sie aus der Stadt prügeln und brutal niedermetzeln. Trotz dieser demütigenden Erfahrung hoffte Friedrich auf die Loslösung vom Kirchenbann und erneuerte sein Friedensangebot. Doch Innozenz rief ein Konzil ein. In Rom selbst, das wusste er, hätte er für seinen perfiden Plan keine Chance. Zu dicht waren Friedrichs Kontrollen der Stadt. Heimlich stahl sich Innozenz in der Verkleidung eines Bettelmönchs aus Rom, hielt aber dem Schein nach immer noch die Verbindung mit Friedrich aufrecht. Schließlich floh er unbemerkt nach Frankreich. Sein ungeheures Vorhaben konnte er nur außer Landes durchsetzen und in Gegenwart ausgesuchter, papsttreuer Geistlicher und der Kirche zugewandter weltlicher Fürsten. Genau zu dieser Zeit war der zwischen Friedrich und Sultan al-Kamil geschlossene Friedensvertrag nach 10 Jahren ausgelaufen. Die Muslime hatten sich erneut gesammelt und Jerusalem war in Gefahr. Friedrich griff zum letzten Mittel und bot dem Papst an, erneut das Kreuz zu nehmen. Er sandte ihm Boten nach, versuchte ihn zur Umkehr zu bewegen. Doch der Papst blieb unversöhnlich. Es ist der 12. Juli 1245. Papst Innozenz erklärt den Teilnehmern des Konzils von Lyon, dass Friedrich als Kaiser abgesetzt sei. Seine Untertanen löst er vom Treueid an ihn. Meineid und Friedensbruch wirft er Friedrich vor, Häresie und Gotteslästerung, intime Freundschaft mit dem muslimischen Sultan. Seine christlichen Gemahlinnen habe er allesamt in seinen Harem gesteckt, ständig verprügeln und schließlich vergiften lassen. Den Herzog von Bayern habe er von muslimischen Assassinen ermorden lassen. Christliche Frauen ließe er von seinen Sarazenen in Lucera schänden. Die Prälaten der Kirche halte er unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen. Er habe ketzerische Ideen und leugne die Unsterblichkeit der Seele. Die Vorwürfe sind so ungeheuerlich und haltlos, dass der kaiserliche Gesandte und treue Freund Friedrichs, Thaddäus von Suessa, der am Konzil teilnimmt, beinahe in Tränen ausbricht. Er, der Jurist, erkennt umgehend die formalen Mängel dieser Anklage, ist aber für den ersten Moment wie betäubt. Zu ungeheuerlich ist das Verhalten des Papstes. Innozenz, gestärkt durch das Konzil, geht noch einen Schritt weiter. In Deutschland betreibt er vehement die Wahl eines Gegenkönigs. Heinrich Raspe, ein Welfe und Nachfahre Ottos IV., wird zum König erklärt, jedoch spöttisch als Pfaffenkönig verlacht. Konrad, Friedrichs Sohn, der mit 9 Jahren in Wien 1237 zum deutschen König und als Nachfolger Friedrichs zum römisch-deutschen Kaiser gewählt worden war, gerät in große Bedrängnis. Lange wird er die Stellung für den Vater in Deutschland nicht halten können. Doch der Widersacher Heinrich Raspe stirbt. Nach seinem frühen Tod wird der knapp 20-jährige Wilhelm von Holland vom Papst auf den deutschen Thron gehievt. Konrad, den Friedrich zu seinem Universalerben einsetzen wird, sollte in seinem Leben weder die Königs- noch die Kaiserkrone tragen. Stattdessen sollten ihn bittere militärische Auseinandersetzungen bis zu seinem frühen Tod 1254 prägen. Nicht mehr Amboss will er nun sein, sondern Hammer, verkündet Friedrich voller Zorn und in tiefster Verletztheit, als er von seiner Absetzung erfährt. Er ist müde und zutiefst deprimiert. Ein inzwischen fast 50-Jähriger, der Jahre des Kampfes, der höchsten Triumphe, aber auch der bittersten Niederlagen und Demütigungen hinter sich hat. Enttäuscht zieht er sich für eine Weile nach Apulien zurück. Dort in der Nähe von Foggia entsteht unter seiner Anleitung ein gewaltiges Bauwerk, das ihn um Jahrhunderte überdauern wird. Das Castel del Monte, die achteckige Krone Apuliens. Und noch ein großes Werk wird dort vollendet, Friedrichs Buch über die Falkenjagd, von der Kunst mit Vögeln zu jagen. Zusammen mit seinem Sohn Manfred erarbeitet er sorgfältig dieses großartige Werk. Bis heute haben die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse des Kaisers, die er in diesem reichlich bebilderten Prachtband mit Akribie zusammenfasste, ihre Gültigkeit. Die geruhsamen Tage in Apulien waren nur die Ruhe vor dem Sturm. 1246 wurde eine von Innozenz angestiftete Beamtenverschwörung gegen Friedrich aufgedeckt. Friedrich sollte zusammen mit seinem Sohn Enzio sterben. Die langen Krakenarme des Papstes hatten es geschafft, sich Männer zu angeln, die zum engsten Kreis Friedrichs gehörten. Friedrichs Rache und sein Wüten gegen die Verräter war fürchterlich. An Pferden ließ er sie auf steinigen Boden zu Tode schleifen, andere ließ er blenden und verstümmeln, die Frauen unter ihnen verbrennen, wieder andere lebend in Ledersäcke einnähen und ertränken. Dem Anführer der Verschwörer ließ er die päpstliche Bulle mit dem Mordbefehl an die Stirn heften und ihn geblendet und entmannt durch das Land führen. In Friedrich machte sich tiefstes Misstrauen breit. Und in Petrus von Vinea, seinem engsten Vertrauten, angesichts des grausamen Wütens, fürchterliche Zweifel am rechtmäßigen Handeln Friedrichs. Als Friedrich durch seinen Sohn Enzio erfährt, dass die Stadt Parma, wie damals Viterbo, die kaiserliche Besatzung niedergemetzelt habe, zieht er sein Heer zusammen und belagert ab Anfang Juli 1247 die Stadt. Er lässt Parma vollständig abriegeln und eine riesige hölzerne Befestigungsstadt errichten, die er siegesgewiss Victoria nennt. Seine Hofastrologen sagen ihr ein glückliches Schicksal voraus. Und so lässt er neben Villen, in denen er seinen kaiserlichen Harem unterbringt, und einem Markt auch einen Palast errichten, in dessen Nähe er sogar seinen Zoo ansiedelt. Selbst eine wertvolle Krone, den Caroccio aus Mailand, Symbol seines früheren Triumphes, und das kaiserliche Siegel lässt er dorthin bringen. Und noch seinen ganz persönlichen Besitz, sein Falkenbuch. In Parma ist alles ruhig. Friedrich gibt der Stadt nach Monaten der Belagerung nur noch wenige Tage. Entspannt reitet er daher zusammen mit Manfred und einigen wenigen Verbündeten von Victoria aus am 18. Februar 1248 zur Jagd. Es geschieht das Unvorstellbare. Die wenigen noch überlebenden bewaffneten Ritter und Fußsoldaten Parmas wagen einen Ausfall und dringen in die hölzerne Lagerstadt ein. Schon weit von der Anhöhe aus, auf der sie jagen, sieht Friedrich mit vor Schreck geweiteten Augen Victoria lichterloh brennen. Einer seiner engsten Vertrauten und besten Freunde wird bei der Katastrophe von Victoria fallen, Thaddäus von Suessa. Und auch das Wertvollste unter allen seinen Besitztümern wird Friedrich verlieren, sein Buch, an dem er so viele Jahre gearbeitet hatte, von der Kunst, mit Vögeln zu jagen. Für die Nachwelt bleiben glücklicherweise Abschriften davon erhalten. Januar 1249. Friedrich hat sich nach Cremona zurückgezogen, der Stadt, die seinen größten Triumph einst mit ihm gefeiert hatte. Sein Leibarzt soll ihm, der unter starken Schmerzen und Erschöpfung leidet, einen Heiltrunk bereiten. Friedrich bemerkt das leise Zittern der Hand, als ihm der Arzt den Trank reicht. Er gibt ihm den Becher zurück, fordert den Arzt auf, selbst daraus zu trinken. Doch dieser, ungeschickt, stolpert und verschüttet die Flüssigkeit, die sich dampfend auf dem Boden ergießt. Friedrich weiß jetzt, dass selbst seine engsten Vertrauten ihm nach dem Leben trachten. Zwei zum Tode Verurteilte lässt er den Rest der Flüssigkeit zu sich nehmen. Sie verenden unter unsäglichen Qualen vor Friedrichs Augen. Den Arzt lässt er foltern, blenden und hinrichten. Auch sein engster Vertrauter Petrus de Vinea, Hofjustiziar und Kanzler, sollte Verrat an ihm begehen. Bestechlichkeit und Untreue wird man ihm nachweisen. Friedrich lässt ihn verhaften und blenden. Petrus de Vinea, der die grausamen Strafen Friedrichs nur zu gut kennt und fürchtet, wird sich in seiner Zelle an einer steinernen Säule den Kopf einrammen. Friedrich ist erschüttert. Dann erfährt Friedrich auch noch von der Gefangennahme seines Sohnes Enzio durch Bologneser. Er protestiert, droht und bittet am Ende flehentlich. Doch seine einstige Macht gilt nichts mehr. Zum ersten Mal spürt er eine erdrückende Ohnmacht. Er kann seinem Sohn nicht mehr helfen. Bis zu seinem Tod 1272 sollte Enzio in Haft bleiben. Friedrich kehrt erschöpft, seelisch gebrochen und desillusioniert zurück in seinen Palast nach Foggia. Im Mai 1250 erreichte eine erschreckende Nachricht Europa. Der französische König Ludwig IX. War zu einem Kreuzzug aufgebrochen und vor Damietta in sarazenische Gefangenschaft geraten. Jetzt wendete sich das Blatt, denn das Scheitern des neuerlichen Kreuzzuges wurde nicht Friedrich, sondern dem Papst angelastet, der jetzt endlich den Zwist begraben und Frieden mit Friedrich schließen solle. Ludwig wies seine beiden Brüder an, den Papst aus Lyon zu vertreiben, sollte er uneinsichtig bleiben. Als der Papst den englischen König Heinrich um Asyl im damals zu England gehörenden Bordeaux bat, schlug dieser ihm die Bitte ab. Der Papst geriet in Isolation und Friedrich konnte erneut Hoffnung schöpfen. Doch das Schicksal entschied anders. Anfang Dezember 1250 ritt Friedrich zusammen mit seiner Hofgesellschaft zu einem Jagdausflug in den Norden Apuliens, die Capitanata. Als er plötzlich heftige Fieberschübe und eine schwere Durchfallerkrankung erlitt, brachte man ihn in das nahegelegene Jagdschloss Fiorentino. Bald machte sich Gewissheit breit. Es gab keine Hilfe mehr für den Kaiser. Hatte man ihn vergiftet? In Gegenwart seines Vertrauten, des Erzbischofs Berra von Palermo, der ihn 38 Jahre lang treu begleitet hatte, machte Friedrich sein Testament. Dann beichtete er und empfing von ihm die Absolution. In die einfache Kutte der Zisterzienser gekleidet, starb Friedrich am 13. Dezember 1250, nur wenige Tage vor seinem 56. Geburtstag. Seine letzte Ruhe fand er im Dom zu Palermo, in jenem Porphyrsarg, den einst sein Großvater Roger für sich bestimmt hatte.